Ach, gar keine Ahnung, was ich Ich sage. drück mal den Button und wir sind live. Wir sind live. Oh, richtig gut, Alter. Hallo, im schönen, guten neuen Jahr. Hallo. Willkommen im jetzigen Jahr. Genau. Das jetzige Jahr, was das beste Jahr ist. Wir haben uns gedacht, dass wir unsere Energie im neuen Jahr darauf verwenden, gleich mal einen Stream zu machen. Wir sind alle etwas verkatert und haben euch noch so ein paar Nachrichten aus dem vergangenen Jahr, die wir euch noch vortragen wollen würden. Wir haben ja ein bisschen ein paar Prognosen, die wir vielleicht machen können. Dass alles noch viel schlimmer wird wie 2016. Wir haben heute den Doktoranden, den Chris, den Marsaffe und den Mondaffe und ich bin heute unter dem Gruppenaccount da und damit herzlich willkommen, hallo im neuen Jahr. Wir sind die Weltraumaffen. Halleluja. Dann lass uns mal mit dem Geschichtsrevisionismus beginnen. Ja. Salve. Holt jetzt bitte mal alle den Personalausweis hervor und dann gucken wir mal nach. Ja, wer von euch ist denn Nafri? Ich bin Nafri. Das kommt drauf an. Also ich trinke auch ganz gerne mal eine Nafri-Cola. Caps Lock einblenden. Tracer. Ist Tracer Nafri? Ich weiß nicht. Wow, das ist ja was für eine kolossal wichtige Ja, Nachricht. hätte niemand erwartet. Der Comic Ja, wurde in Russland was meinst du, was für einen Einfluss das aufs Gameplay haben wird, dass Tracer schwul ist? Dabei habe ich immer Ja. gedacht, der einzig schwule Charakter in dem Spiel sind die Leute, die Overwatch spielen. Ja, das trifft so ganz gut. Nee, aber Ja, Ding Tracer mal. wurde gebannt in Russland. Der Comic darf nicht mehr verkauft werden, in dem Tracer schwul ist. Weil man damit ja die Okay. Homosexualität öffentlich fördern würde und das gefällt dem Putin nicht. Das darf nur er. Das dürfen keine Echt? Comics Dem Putin zeichnen. gefällt's nicht. It's Maine. Ich würde sagen, oh, wie heißt die Dicke mit dem Laser? Aber ihr dürft nicht vergessen, dass, also ich habe es nicht gespielt, aber da gibt es so einen Weltraumaffen in dem Spiel, oder? Ja, klar. Ja. Den Dr. Watson, oder wie der heißt. Wie heißt denn die da gleich? Mai heißt die. Ich habe Die. Mai, genau. Ich weiß es nicht. Nicht Ich Mai, habe einmal kurz Mercy gespielt und dann Saria. entschieden, Overwatch ist nichts für mich. Saria, du hast Mercy gespielt, du bist der, kein Wunder. Spielst du Support und dann sagst, oh, ich habe keinen Spaß an dem Spiel. Weißt Ist die Support, okay. Nein. Aber ist denn ihre Pose jetzt wieder erlaubt, die ja diesen großen Aufschrei erzeugt hat, wo man ihren. Ja, also Pose hin oder her. Wir wissen doch, dass Programmiererin und Computerspielexpertin Brianna Wu gesagt hat, dass Tracer einen unmenschlich tiefe Arschritze hat. Ja. Das war wirklich der beste Post überhaupt. Ja. Und ich war mir erst nicht sicher, ob das ein Troll-Kommentar ist, aber als ich gesehen habe, es kam von Brianna Wu, da war mir klar, das muss echt sein. Genau. Von der kannst du alles so nehmen, wie es ist. Ja. Und das Schöne war ja eigentlich, dass so viele Leute versucht haben, daraus halt wieder so ein Gamergate-Ding zu machen. So, haha, nehmt das, oh, jetzt ärgert ihr euch aber und so. Und Gamergate so, weißt du, Ja, wie uns who geht's noch? cares? Du weißt doch, es ist nicht tot, was ewig liegt, bis Ja, dass der stimmt aber Tod wirklich. die Zeit und so. Hier, Understanding Atrocities, a conversation with Dara K. Cohen. Rape during Civil War. Wenn man wissen möchte, was tatsächliche Rape Culture ist und bedeutet und dass das nicht so toll ist und dass man so einen Begriff, wenn man den in einem Land wie in Deutschland oder in den USA in den Mund nimmt, das schon ein Stück weit ekelhaft ist, dann hört euch einfach mal hier, also den Podcast zu dem Buch an oder holt euch vielleicht sogar das Buch. Es ist auf jeden Fall interessant, was eine tatsächliche Vergewaltigungskultur ausmacht. Und ja, nur so ein Seitenhieb ist ein ganz interessanter Podcast. Ja, ach du, weißt du, ich meine, Vergewaltigung wird in Afrika ja auch als psychologische Kriegsführung benutzt und von daher, wenn dann irgendwelche deutschen Blogger-Prinzessinnen anfangen, über eine Vergewaltigungskultur in Deutschland zu sprechen, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ja. Ja. Ich meine, ich lese es ja auch nur, also das sind irgendwelche Erfahrungsberichte, die da mal jemand ins Netz gestellt hat. Was davon war es oder nicht, das kann man nie so genau rausfinden, aber ja. Wie war das noch, Lawrence Savan? Es gibt keine Vergewaltigungskultur im Westen. Genau. Hier, OSCE, Victim of Cyberattack. Vergangenen Jahr hat jeder versucht, noch irgendwie ein Opfer zu sein von IT-Attacken. Interessant ist es, dass wir hatten ja letztes Jahr auch, dass die USA kurzzeitig vom Internet runter ist, also durch einen massiven, eine massive DDoS-Attacke gegen Server, die das Domain-System verwalten, also dass du unter twitter.com, dass diese Domain aufgerufen werden kann. Da gibt es halt ein paar wenige Server, wenn du die kaputt machen kannst, dann funktioniert halt das Internet nicht mehr so gut. Und ich finde es halt irgendwie lustig, dass dann so zwischen den Jahren irgendwie noch jeder herausfindet, dass er angegriffen worden ist übers Internet und man das halt noch in alle Welt hinaus posaunt. Also ich will jetzt einen Angriff hier, ich habe da nicht näher danach nachgeguckt, will das auch nicht runterspielen, vielleicht war da ja wirklich super schlimm und so, aber ich weiß halt auch nicht. Also in der Regel sind die meisten Leute in Sachen IT so dumm bewandert, dass sie wahrscheinlich random ein Virus runtergeladen haben und dann zum Chef gegangen sind und gesagt haben, nee, das war der Putin. Ich war nicht dumm, ich habe nicht an der Arbeit auf Pornoseiten rumgesucht. Nee, der Putin, der hackt uns gerade. Der Putin! Die Möglichkeit, den als Sündenbock zu nutzen, habe ich doch gar nicht gedacht. Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Ja, aber ich meine, ich will es auch nicht unterschätzen. Wir haben in der letzten Zeit viele wirklich hochprofessionelle Hackerattacken generell gehabt auf diverse Internet-Infrastruktursachen. Aber ich finde halt dieses, wir wissen, wer es war, finde ich halt schon ein bisschen, ja, auf jeden Fall, das wisst ihr. Es ist eigentlich immer noch so, dass die meisten Cyberangriffe über diese Phishing-Attacken durchgeführt werden. Also dass halt irgendjemand unaufmerksam ist und dann irgendeinen Link in der E-Mail anklickt und nicht, dass wirklich irgendeine Sicherheitslücke ausgenutzt wird. Also das ist immer noch sehr erschreckend, ehrlich gesagt. Ist der einfachste Weg, ne? Menschliches Versagen, Ja, schwächste Glied in dieser Sicherheitskette ist immer der Mensch. Ja, kannst du dich drauf verlassen, dass es immer einen Doofen geben wird. Ist auch so Sachen, deswegen wird sowas wie Social Engineering auch nie aussterben, ne? Ich meine, warum kommen immer noch Mails irgendwie in meinem Junkfilter an von welchem kongolesischen Finanzbank? Ich bin ein kenianischer Prinz und ich würde Ihnen gerne 1 Million Zimbabwe-Dollar überweisen, aber da brauche ich erstmal eine Sicherheit. Ich meine, ihr kennt doch auch noch Lulzsec hier von Anonymous. Natürlich. Dann auch, was hatten sie hier? PayPal haben sie angegriffen, sie haben CIA, FBI Webseite runtergehauen, dann gab es eine Private Investigation Firma, die meinte, die werden die Hacker stellen und ausfindig machen. Die Firma musste geschlossen werden, weil sie auch gehackt worden ist. Und im Nachhinein hat sich bei denen herausgestellt, dass so überwiegende Anteil von den Sachen, die sie bekommen haben, also von den Hacks, die sie hinbekommen haben, Leaks waren von Leuten, die ihnen die Daten zugespielt haben. Also in der Regel ist es Leute, die Geheimnisse aktiv verraten oder Dummheit. Aber ist es in den seltensten Fällen, dass jemand tatsächlich gehackt wird? Also. Ja. Aber man muss ja dazu sagen, dass die Amis haben ja jetzt kurzerhand noch 35 russische Diplomaten ausgewiesen. Lustigerweise wurden die in unseren Medien teilweise als Geheimagenten bezeichnet, was vielleicht zum Teil stimmt, aber halt auch wieder so eine Sache ist, wenn alle russischen Diplomaten Geheimagenten sind, sind dann auch alle afrikanischen Einwanderer Sexualstraftäter. Ja. Also es wurden inzwischen Nachweise vorgelegt, dass die DNC-Hacks oder Leaks, wie auch immer, von russischen Hackern gemacht wurden? Oder ist es immer noch eine Behauptung des FBI? Immer noch eine Behauptung. Ja. Aber nicht nur vom FBI, von verschiedenen Stellen, aber es ist immer noch nur eine Behauptung. Okay. Die Daten. Ja, das ist Zwischendurch wird einem immer mal wieder so eine Einzelperson als Sündenbock vorgeführt, wie, ich weiß nicht, letztens habe ich da irgendwie so einen Artikel gelesen. Es war dieses kleine russische Mädchen, 14 Jahre, super intelligent, die Mails von den Servern runtergehackt hat und so, und dachte mir so, oh mein Gott, ey, wer glaubt denn den Scheiß? Ja. Aber ich denke, wir werden dieses Jahr auch noch rausfinden, dass Hitler, kurz bevor er im Bunker Selbstmord begangen hat, auch rausgefunden hat, dass er von den Russen übel gehackt worden ist. Er wurde von den Russen gehackt, ja. Nein, Hitler wurde von den Russen in den Selbstmord getrieben. Ja, please no bully. Ja, mit Hate Mails. Hate Speech. Ja. Die haben ja auf Twitter geschrieben, dass er blöd ist. Und das siehst halt aber auch mal wieder, wie rückständig die Russen sind. Die brauchen Spione vor Ort und die können sich keine NSA leisten. Wow. Ja, ich It's the daily grind of your liar. Oh Gott. Immigration and UK, Membership of European Single Market. Ich weiß ja nicht, ob die Briten das vielleicht noch irgendwann wirklich hinbekommen, tatsächlich aus der EU auszutreten. Aber dieser Brexit, um dann immer noch im selben Markt zu sein, dieser Soft-Brexit, der gibt ihnen einfach nur weniger Rechte mitzubestimmen, wie der Einheitsmarkt aussieht. Vorher konnten sie Vetos machen und abstimmen und sagen, wir wollen das oder das nicht haben. Jetzt zahlen sie nur Geld, um dann nach den Regeln von den anderen EU-Mitgliedstaaten spielen zu müssen, was dann ein Verlust an Souveränität ist. Plus über den Single Market wird dann die Immigration nach also in die UK gleich bleiben, also mehr oder weniger gleich bleiben. Und es war ja auf der einen Seite hohe Migration, also sozusagen der kulturelle Wandel, der von Muslimen, wo man muslimischen Koranschulen und so ultraorthodoxen Muslimen und B von einfach zu vielen anderen EU-Leuts, die dann den Briten das Gefühl gegeben haben, dass sich kulturell was in ihrem Land ändert. Und auf der anderen Seite wollten sie auch wieder Souveränität haben. Also es gab ja für verschiedene Leute verschiedene Gründe zu sagen, wir wollen den Brexit haben. Aber was ich halt irgendwie lustig finde, ist, das, worauf die Briten jetzt zusteuern, bedeutet einfach nur, sie haben weniger Mitspracherecht, nichts wird sich ändern und das war's. Also, das ist so, hätten die sich das gespart, wären sie besser dran, wortwörtlich. Also, die Briten haben innerhalb von der ersten Woche ein Äquivalent an Geld verloren als Volkswirtschaft, was ungefähr 60 Jahre EU-Gelder gewesen wären. Also, das ist gut, es erholt sich jetzt mittlerweile auch wieder, aber ich finde es einfach nur lustig. Also, dass nichts von dem, warum er so abgestimmt hat, am Ende so kommt. Also weniger Migration, mehr Souveränität. Aber ja, Brexit for the win. Ja, das ist ja jetzt schon ernüchternd, ne? Ich meine, ich habe ja so den ursprünglichen Ansatz irgendwo verstanden. Ja, die Leute kommen sich halt total entfremden vor im eigenen Land und möchten dann halt eben die EU loswerden, der sie die Schuld zusprechen, dass halt eben so eine starke Immigration nach Großbritannien stattfindet, ja. Gut, dass es natürlich auch andere Auswirkungen hat, das war mir auch vorher klar, vor allem, dass dann die Kurse einbrechen, das ist ja immer so, ja, irgendwas verändert sich, bam, Kurse brechen ein, ja. Aber, ja, die Sache mit dem Mitspracherecht ist schon jetzt ein bisschen heftig. Wie funktioniert das denn? Ich meine ja, wenn sie nicht mehr in der EU sind, dann kann die ja auch nicht mehr so einen großen Einfluss auf Großbritannien ausüben oder machen die Doch. Das trotzdem über Druck oder? Die wollen ja innerhalb von der vom selben Wirtschaftsraum bleiben. Und dafür zahlen sie dann eine Mitgliedschaft und haben aber keine Mitspracherechte, weil sie wollen sozusagen nur Teilhabe an dem Wirtschaftsraum haben, aber sind ja nicht mehr in der EU dann drin. Und im Endeffekt heißt es dann nur, dass du dieselben Regeln wie vorher beachten musst, aber nicht mehr an den Regeln, also nicht mehr mitbestimmen kannst, wie die Regeln aussehen. Plus du zahlst Geld dafür. Aha. Ich meine, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie ein scheiß Deal, aber ja. Brexit for the win. Ja, ich finde diese Grafik ja auch ganz interessant, dass hier jetzt verglichen wird, die EU- und Nicht-EU-Zuwanderung nach Großbritannien. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass hier so wenig Anteil eigentlich EU ist, nur jetzt hat sich das langsam angeglichen hier. Wobei da halt auch, wir hatten sie ja eben schon, die Polen einen großen Teil ausmachen dürften. Und da hat man ja auch schon gehört, dass, dass auch das den Briten wohl schon auf den Senkel geht, dass sich da eine Parallelgesellschaft bildet. Also die sind da inzwischen sehr ja, empfindlich. Weil innerhalb von Deutschland ist ja auch der größte Ausländeranteil, es sind ja auch EU-Leute. Also das ist dann immer so die Sache, das mit der Überfremdung. Also ich fühle mich jetzt nicht so hart überfremdet durch viele Polen. Also nö, eben. Das ist ja das Ding. Ja, das ist die beste News, Alter. Beschlagnahmte Korane in der Wüste. Das ist geil. Das ist einfach nur typisch Deutschland. Ey. Also aus Respekt vor dem Koran und um die religiösen Regeln einzuhalten, wie man Koran entsorgen darf, wurden, nachdem er diese salafistische Vereinigung Wahre Religion in Nordrhein-Westfalen hops genommen hat und Korane beschlagnahmt hat, will man die jetzt traditionell bestatten und man soll sie in der Wüste vergraben oder irgendwo vergraben, wo keine Menschen drüber laufen. Und ja, da hat doch noch die Integrationsbeauftragte von der SPD, wie heißt sie noch gleich, mir ist ihr Name entfallen, die meinte ja damals noch, dass man ja random irgendwelche Muslime einfach nur angreift und verhaftet und ich denke mir so, ja, random, Salafisten, der Typ vom Weihnachtsmarkt, der hat da auch rumgegammelt, NRW, so Dienstlaken, meisten Leute aus Deutschland, die zum IS gegangen sind, Dienstlaken, weißt du, das ist so ein richtiges Nest, so. Und da tun wir jetzt aber noch die religiösen Gefühle natürlich wahrnehmen, dass wir das rituell bestanden, beschlagnahmte Korane, Alter. Scheiße. Ob darüber diskutiert wird, ich würde die ganz einfach klassisch verbrennen und fertig. Kann man nicht da, ich meine, da sind wir irgendwie cooler, wenn so eine Kirche abgerissen werden soll, wird vorher halt ausgesegnet und dann ist gut. Kann man nicht auch irgendwie einfach aus Versehen irgendwie, da fällt dir einfach, wenn könnt ja auch aus Versehen, dass du sie, dass du den Eimer mit dem Schweineblut umstürzt, der direkt daneben steht. Ich hab aus Versehen den Eimer mit dem Schweineblut über 22.000 salafistische Korane geschüttet. Oh Mann. Ups. Oh, fuck, echt. Dass wir uns darüber, das kostet Geld, die in die Wüste zu bringen. Was soll das? Ja, das ist doch, weißt du, das ist doch, wir müssen mit Würde diese Koran. Was? Bist du behindert oder was? Ja, da wird doch niemand, wenn das jetzt Bibeln wären oder wo dann drin steht, Deus will, wult, er köpft die ganzen Muslime, da wird doch kein Hahn nachschreien, weißt du? Das ist so behindert mal wieder und dass dann auch noch eine deutsche Politikerin, eine Integrationsbeauftragte, ja, da diese Debatte drüber anschließt, das steigt doch nur, das zeigt doch nur, wie verdreht und pervertiert diese ganze Diskussion überhaupt schon stattfindet, ja, mit einer Toleranz, die schon an absoluter Selbstschädigung, ja, an Selbsthass. Also das ist Schwachsinn. Also ich frage mich da bei den Leuten, die das veranlasst haben, da frage ich mich echt so, hat eure Mutter auch mal Kontergan genommen? Habt ihr Blei in der Leitung im Haus? Wie kommt es zustande? So, ist es vererbbar? Ist es ansteckend, was ihr da habt? Aber ihr habt auf jeden Fall irgendwas ist mit der chronisch, Hirnmasse. Ist es heilbar? Ja, genau, echt. Es ist keine Ahnung. Ja, also ich würde sagen, einfach recyceln. Altpapier ist Rohstoff. Ja. Gute Idee. Endlich mal ein vernünftiger Gedanke hier. Generation Allah und die Aufklärung. Ja, wir werden jetzt aufgeklärt vom Ahmed Mansur. Das ist ein ziemlich cooler Typ. Generell, wenn ihr den irgendwo seht, der ist cool. Also, der könnt ihr immer nachlesen. Das ist ein vernünftiger Mensch. Und der schreibt halt hier mit dem Novo Magazine zusammen, haben die ein Interview und in dem Artikel ist halt geschrieben, dass ja, wir auch ein Problem mit politischer Korrektheit haben und dass wir das mit dem Zusammenlegen so nicht hinbekommen werden, wie wir das derzeit machen. So. Auf kurz oder lang. So. Das ist ja ein ziemlich guter Artikel. Moment, warte mal. Gehst du nochmal so den Absatz ein Stück hoch, dass ich den Anfang nochmal sehen kann? Vor allem, weil sie oft mit einer Wir-Ihr-Debatte konfrontiert sind. Wir, die Deutschen, müssen euch, den Muslimen, jetzt beibringen, wie ihr zu denken, euch zu verhalten habt und was alles bei euch schiefläuft. Nee, es ist eher so, dass wir, die Leute, die die Muslime hier aufnehmen, sagen, ihr müsst euch unseren Sitten... Ihr müsst euch unseren Sitten anpassen, so wie das überall auf der Welt ist. Niemand zieht in irgendein Land, ignoriert da die grundlegenden Sitten und wird dafür frenetisch gefeiert. Ja, also ich gehe auch, wenn ich in einem muslimischen Land im Urlaub bin, lasse ich mich auch nicht volllaufen in der Bar, weil dort einfach Alkohol nicht so gern gesehen ist. Dann laufe ich dann auch nicht mit 2 Promille durch die Straße und sage, Feierei hier, weißt du, keine Ahnung. Als ich in Istanbul Moscheen besichtigt habe, habe ich auch, da gibt es extra jemanden vor der Tür, der verleiht an die Touristen sozusagen so lange Hosen, weil viele Touristen halt nicht korrekt gekleidet dafür rumlaufen bei 40 Grad im Schatten. Ja. Und dann musst du halt diese Hosenbeine umschnallen und dann darfst du in die Moschee gehen und dir die angucken. Und ich meine, keine Ahnung, das mit dem nach dem Rechten schauen. Also wenn ich jetzt ein paar Türken habe, die zum Deutschen sagen, Leute, könnt ihr euch mal mit dem NSU ein bisschen zusammenraffen und da mal nachschauen, dann bricht mir da nichts aus der Krone raus. Da denke ich mir, ja, NSU finde ich auch nicht toll. Ja, auch da möchte ich gerne immer mal an die 90er erinnern, als es nach der Wiedervereinigung zu den Übergriffen in Hoyerswerda und in Rostock-Lichtenhagen und so gekommen ist, wie sich da der gesamte Westen, der das Problem nicht hatte lange Zeit oder nicht in dem Ausmaß hatte und nicht in der Offenheit hatte, sich hingestellt hat, gesagt hat, wir finden das scheiße. Ja? Da waren Lichterketten, da waren Demos, da waren Konzerte mit 250.000 Leuten. Da hat sich niemand geziert, zu sagen, nö, das bin nicht ich und das will ich auch nicht. Ja. Diese Menschen wollen mit uns kuscheln, aber nehmen uns im Grunde nicht ernst. Was? Worum geht's da? Geht's, glaube ich, um die linke Perspektive. Also dieses Bigotry of Low Expectations. Dass man den Personen aus diesem Kulturkreis abspricht, dass sie sich lösen könnten von kulturellen Relikten, wie zum Beispiel das Schlagen von Frauen, wie es da steht. Genau. Und das ist halt die Linken dann entsprechend kuscheln wollen, aber das Verhalten nichts anderes ist als auch eben Rassismus. Ja. Wobei man wieder sagen muss, Muslim ist ja eigentlich keine Rasse, aber das müssen wir jetzt nicht aufmachen, das Fass. Das wird ja regelmäßig gerne immer wieder verwechselt mit der Religion. Ich meine, schau mal, wenn du jetzt über den Mittleren Osten dir Gedanken machst. Ich meine, Irakkrieg, es gibt jetzt nicht viele Leute, die jetzt wirklich dafür sind oder waren. Aber wenn du jetzt sagst, IS und alles, das hat nur was mit den Amerikanern zu tun und es hat nur was mit dem Westen, nur was mit der NATO zu tun, denke ich mir so, ja. Dann denke ich jetzt einfach mal an 1930 und dann an 1939 und sage, ja, Deutschland hatte nie irgendwas falsch gemacht. Das war alles nur die Intervention vom Westen und das waren koloniale Reparationszahlungen und die Deutschen konnten ja gar nicht anders. Niemand würde so ein Geschwätz durchgehen lassen. Niemand. Jeder würde sagen, übernimm deine Eigenverantwortung, ihr habt Scheiße gebaut und ihr müsst eure Geschichte aufarbeiten. Niemand würde das hier durchgehen lassen. Dann lasst es doch bitte auch nicht dem Moslem durchgehen. Also und dem Iraker auch nicht. Lasst es dem auch nicht durchgehen. Sagt, ja, ihr müsst was aufarbeiten. Oder dem Syrer. Weil es ist ja nicht so, dass die Leute... Dadurch wird man noch erst gleich. Also ich finde den Vergleich zur deutschen Geschichte immer ganz interessant, weil man da merkt, dass man dann vielleicht doch die Hypo-Agency dann im Westen sieht und die nicht vorhandene Agency dann im Mittleren Osten. Ja. Oh. Okay. Das kann ja nur gut enden. Da hat die Tagesschau hat die Studie zitiert und meinte, die Medien sind so glaubwürdig wie noch nie und es sind fast dieselben Zahlen wie in den anderen Jahren davor. Und damals hat man Artikel gehabt, wo es hieß, noch nie war die Glaubwürdigkeit so niedrig. Und ja, die Tagesschau auf jeden Fall ist so glaubwürdig wie noch nie, der Rest der Presse nicht. Bei Tagesschau natürlich nach Eigenauskunft. Nein, keine Ahnung, die Studie ist ganz lustig. Also. Echt, super Studie. Hey Abel, bist du glaubwürdig? Du kannst mir alles glauben. Ich bin auch ein echter Doktor. Ich darf nicht anfangen. Nein. Völlig zu. Ich glaube schon, dass das die Tagesschau halt bei vielen Leuten einfach noch verankert ist, gerade bei den älteren Generationen, weil das halt schon mal eine Autorität war. Und vielleicht hat die deswegen gerade bei den älteren Semestern noch einen höheren Bonus, ich weiß es nicht. Ja, so ist es so. Also es steht auch in der Studie drin. Das ist natürlich interessant bei dieser Auflistung da gerade, dass öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio ganz oben sind, aber fast gleich auf ist Internet und Apps. Das kann ja jetzt alles sein. Also meinen die damit auch die öffentlich-rechtlichen Internetseiten dann oder nur private? Das ist jetzt wieder nicht ganz klar, oder? Das ist schon sehr Punkt? Merkwürdiger. Ja. Vor allem und Apps meinen die da. Ich meine, ja, das können ja auch so das, Candy Crush. Ja, aber auch selbst Nachrichten-Apps sind ja im Endeffekt dann wieder von Tageszeitungen, vom öffentlich-rechtlichen, vom Privatfernsehen oder so. Also es ist irgendwie merkwürdig. Ja, das ist eine sehr komische Einteilung auf jeden Fall. Und vor allem, wenn genauso gefragt wurde, also wenn die Leute genauso gefragt wurden mit diesen Optionen, dann, also keine Ahnung, wie ernst man das Ergebnis dann nehmen kann. Und wo ordne ich die Bild ein? Unter Tageszeitung oder unter Boulevardzeitung? Oder ist Boulevard wirklich nur Gala und ich Bild finde, die Bild Frau? Sollte man in der Wüste bestatten. Der Diekmann hört auf, ne? Ja, auch eine Nachricht. Ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ja. Jemand hatte einen sehr schönen Tweet gefertigt, in dem gefragt wurde, ob er dann gleich in der zu gründenden Wahrheitskommission anfangen wird. Würde ich der Regierung zutrauen. Stimmt, es gibt ja bald zutrauen. Das Ministerium für, ja, es gibt ja bald das Ministerium für Fake News, ja. Ne? Abwehr-Zentrum wird so geil. Gegen Desinformation. Ja. Oh, es wird herrlich. 2070, ich freue mich schon, ey. Dieser Graph ist auch irgendwie etwas merkwürdig. Also grau heißt nie. Das heißt, 60% informieren sich nie über soziale Netzwerke und Facebook, nie über Suchmaschinen wie Google News und T-Online und nie über Seiten wie Tagesschau und Spiegel Online. Aber gesamt sind es nur 25%. Also das wirkt jetzt auf mich so ein bisschen, also ich kann jetzt die Verhältnisse dann nicht richtig einschätzen, aber das, also. Okay. Hä? Ja, ich verstehe es auch nicht eigentlich. Unterscheiden die eventuell zwischen Nachrichten, die von Freunden geteilt werden und welche, die von offiziellen Seiten, also auf Facebook kann man ja auch offizielle Seiten von irgendwelchen Zeitschriften einsehen. Mhm. Ob da jetzt unterschieden wird vielleicht, weiß nicht. Also wahrscheinlich jeder von denen hier kann ja in irgendeiner anderen Kategorie bei den Grauen mit dabei sein, aber hier oben werden sie dann halt wieder nicht bei den Grauen dabei. Okay, ja, das macht Sinn. Ja, okay. Okay. Oh mein Gott, so viele Leute gucken echt noch ÖR-Nachrichten fast täglich. Ich würde es nicht aushalten, ehrlich nicht. Also ich sehe manchmal bei einem Freund Tagesschau oder so und entweder ich lache oder ich weine, aber ernst nehmen kann ich das in vielen Fällen nicht mehr, was die da reden. Also und damit sage ich nicht Lügenpresse, sondern es ist einfach, wie da gesprochen wird und wie Sachverhalte gedreht werden, sodass sie in einem gewissen... Man merkt einfach, dass ja, genau, man merkt einfach, wie stark aufbereitet die Nachrichten sind, ja. Also, da wird dann immer von Schutzsuchenden gesprochen oder so. Und ich frage mich, was ist das für ein Wort? Was soll das? Bei deutschen Medien, aha, Wort. Das ist jetzt nach Alter. Naja, okay, naja. Ist halt zu erwarten, dass 60 plus ausschließlich Fernsehen schauen. Puh. Oh, gut, aber doch. 7% über 60-Jährige in sozialen Netzwerken. Nicht schlecht. Internet und Apps. Ach du meine Güte, nur ein Viertel meiner Altersgruppe. Hm. Boulevardzeitung, ja, gut, das ist zu erwarten. Echt, es gibt so viele von diesen bunten Scheißzeitungen und so wenig Leute lesen die angeblich. Gehen die alle nur an Zahnärzte und Friseure? Keine Ahnung, oder was? Genau. Die einzigen Kunden von, weiß ich nicht, Bunte und so sind jetzt mittlerweile nur noch die Zahnärzte, ja genau. Ja, und hier haben sie dann irgendwie alle ein paar Prozent mehr bei ihren Hörer der ARD-Informationswellen. Ja gut, die Inforadiowellen sind ja schon, sagen wir mal, was für die eher gebildeten Zuhörer. Weil ich denke mal, es geht hier um D-Radio, Info und solche Sachen. Ja. Oder meinen die damit alle wahrscheinlich auch so HR1 und solche Sachen. Aber das ist ja alles was sich eher an die Gebildeten wendet, deswegen verzerrt das da wahrscheinlich auch das Bild, oder? Hm. Berichten zu viel über Probleme und zu wenig über Lösungen. Naja, also ich meine, erstmal ist ja das Problem da, bevor die Lösung da angeboten werden kann. Also, sehr naiv. Berechtigte Meinung aus, die sich für unerwünscht halten. Ja. Schenken wie mir zu wenig Gehör. Schreiben einem vor, was man denken soll. Okay. Also das Zweite finde ich relativ interessant, dass 60% der Leute sagen, dass das ist dass, viel. Das ist viel zu viel. Ja. Da kann von Vertrauen eigentlich keine Rede sein. Das heißt, die Mehrheit der Leute glaubt, sie werden manipuliert, wenn man das mal auf Deutsch ausdrückt. Und vor allem auch bei den Leuten, die eben diese Inforadios hören. Das ist auch nur 50%. Ja, ist auf jeden Fall nicht wenig. Ne? Also irgendwie passt es dann mit der Glaubwürdigkeit, die da angeblich angestiegen sein soll, nicht so richtig zusammen, finde ich. Ja. Ja, da hat dann die Tagesschau Fake News produziert, als sie meinten, dass es so gut wie noch nie ist. Ja. Also, ich nicht machen. Ich meine, zum Teil ist es auch nicht unbedingt immer manipuliert, aber wenn ich zum Beispiel Auslandsnachrichten mir angucke auf Deutsch, da frage ich mich manchmal wirklich so, worüber berichtet ihr da? Also wie kommt ihr darauf? Ihr tut es so verzerren, dass ich mir nur irgendwie jemanden vorstellen kann, der wirklich gar keine Ahnung von dem Thema hat, der eine Pressemitteilung vom Bund gelesen hat und dann noch einen Artikel aus der New York Times und dann Auslandsnachrichten draus macht. Also, also bei Auslandsnachrichten ist das, finde ich, am schlimmsten. Mit der Diskrepanz zwischen veröffentlichter Meinung und also veröffentlichter Realität und tatsächlicher Realität. Tja, der Osten ist skeptischer. In jeder Kategorie. Naja, vielleicht sitzt da noch dieses die DDR-Propaganda, also ist der Nachgeschmack noch da. Ja. Ja. Dass halt die eher mit so einer Skepsis gegenüber den Medien aufgewachsen sind. Oder meinst du, das ist nach, oh mein Gott, ist ja schon 2017, nach all den Jahren überhaupt noch relevant? Ich denke schon. Also ich glaube, vor allem Altersklasse von 30 bis 60 oder so, ich glaube, die werden auf jeden Fall das noch sehr stark in den Knochen haben. Und ich meine, wir haben doch auch innerhalb von Deutschland, haben wir doch auch hier, das heißt doch immer ja, die schlimmen Ostdeutschen und dann die Sachsen und weißt du, der ewige Sachse und so. Also ich finde, dass so Berichterstattung halt auch schon einfach ein bisschen das Klima vergiftet und dich auch einfach weniger daran glauben lässt, dass es ordentlich aufbereitet worden ist, was berichtet wird. Wir kennen das doch. Sobald wir rechte Gewalt in Deutschland haben, kannst du damit wirklich so eine Medienwelle hervorrufen. Und wenn es dann irgendwie ein anderes Thema ist, was jetzt nicht so schön ist, ist zum Beispiel wie bei dem Ticketkontrolleur am Bodensee, dass halt die Geschichte erfunden war, das geht dann nicht so rum. Also ich denke, dass das zum Teil auch einfach mit dazu beiträgt, dass dort auch, also dass im Osten einfach weniger den Medien geglaubt wird, weil sie sich halt denken, ja, komm, Leute, ich lebe hier, was erzählt ihr hier mir? Wir haben hier nicht nur braune, rechte Menschen, die mit der Siegkrone durch die Straße marschieren. Wollt ihr mich verarschen? Also. Zweifler. Sind wir Zweifler? Ist unser Publikum? Ja, hier steht Zweifler ist gleich Menschen, die Politik und Medien besonders kritisch gegenüberstehen. Okay. Ja, sollte man nicht generell allen Informationsquellen kritisch gegenüberstehen? Ja. Was kritisieren die hier, dass man nicht alles glaubt, was man liest? Also, Aber ich, das ist Wertschätzung für Journalisten. Aber ich verstehe jetzt diese Werte auch wieder nicht so ganz. Wenn 60% der Leute sagen, dass sie den Medien nicht trauen, dann aber irgendwie über 80% hier teilweise den Journalisten vertraut wird. Also sehen die Journalisten nicht im Zusammenhang mit den Medien? Also das ist auch eine direkte Verbindung eigentlich. Also wer ist verantwortlich dann für die Unglaubwürdigkeit, wenn die Journalisten, die Medien letztendlich am Laufen halten, ja offenbar vertrauenswürdig sind? Also das passt für mich jetzt auch nicht zusammen bei dieser Befragung. Also vielleicht sind ja auch die Leute selbst da offenbar uneinig darüber. Ich würde sagen, dass es eher so lieb und nett gemeint ist, so nach dem Motto, ja, Journalisten, wir wissen, ihr steht viel unter Feuer, ihr kriegt viel Kritik ab, aber wir mögen euch. Ihr seid keine schlechten Menschen, aber eure Publikation ist scheiße. Also ich sehe das ein bisschen so menschlich oder so diplomatisch, dass man sagt, ja, ihr macht einen wichtigen Job, aber ihr macht halt zurzeit sehr viele Fehler. Und durchs Internet merken wir eure Fehler viel, viel besser wie früher. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Umfragewerte für Angela Merkel, wenn es darum geht, dass die Mehrheit der Leute nicht zufrieden ist mit der aktuellen Regierung, aber Angela Merkel voll toll finden. Das war lange Zeit mal so, nach dem Motto, als ob Angela Merkel nichts mit der Regierung zu tun hätte. Hat sie auch nicht. Ja, gut. Das sind dann die Leute da und sagen dann immer so, wenn das die Mutti wüsste, die würde das nicht zulassen. Ja, dieses hier hätte ich, glaube ich, auch eher genau andersrum. Da würde ich am meisten zustimmen. Und dann hier so zumindest bei gewissen feministischen Autoren, Medien. Meinst du jetzt da die 48%, ne? Der Aktivist im Journalistenpelz? Das Problem ist nicht, dass die nicht sagen dürfen, was sie denken, sondern ja, häufig Sachverhalte bewusst halt. Dass sie sagen dürfen, was sie denken. Okay, verstanden. Ihre eigene Meinung. Also in Sachen Griechenland-Berichterstattung wurden vom Mainstream-Fakten wortwörtlich falsch weitergegeben. Also wirklich. Das ging damals darum, dass dass dann die Volksabstimmung in Griechenland war und dass Griechenland Vorschläge von der EU akzeptiert hat, außer dass sie die Renten weiter kürzen. Und dann kam bei uns in den Medien, die Griechen machen jetzt eine Politik auf dem Rücken der Ärmsten ihrer Gesellschaft, auf den alten Menschen. Und ich denke nur so, okay, sie haben gesagt, sie wollen das nicht kürzen machen, aber sonst alles, was man vorschlägt. Und das wird dann hier weitergegeben, als ob sich der Grieche gegen die alte eigene alte Bevölkerung stellen. Das ist ja auch eigentlich dann schon fast Racial Profiling. Die armen Griechen. Ja. Diese Schlagzeile da gerade klingt echt wie so eine Durchhalteparole. Ja. Das ist ungebrochen, ja. Okay. Ja, da ist halt nochmal so ein Medien-Watchdog-Blog-Publikationsdinger, der halt nochmal drauf eingeht, dass sich die da heißt CDF irgendwie selber in den Fuß geschossen hat, nachdem sie auf dem großen C rumgekaut haben. Ein interessantes Detail, dass der Spiegel hinter den Öffentlich-Rechtlichen in der Glaubwürdigkeit rangiert. War früher mal anders, Spiegel. Was hast du bloß gemacht? Hast du vielleicht deine Werte verraten? Ach, traurig, echt. diese Wütenden, die das Bild mit Falschmeldungen verzerren, echt. Es wird so viel in einen Topf geworfen und gerührt, bis braune Soße rauskommt. Weil nur mit brauner Soße funktioniert die Nummer. Also ich erlebe das eigentlich auch relativ selten, dass die Leute eine Korrektur von der Nachricht auch nicht annehmen, außer sie sind politisch stark aufgeladen, was zum Beispiel bei Feministinnen der Fall ist. Also, aber generell sehe ich das eigentlich immer so, dass die Leute immer sehr korrekturwillig sind. Oder zumindest hier wir und unser Publikum, würde ich behaupten. Also, warum bei der Polizei in Berlin der Frust steigt? Ja, weil wir inkompetente Politiker in Berlin haben. Und wenn die nicht ihrer Polizei ein bisschen mehr unter die Arme greifen, wird es halt in Berlin irgendwann so sein wie in Schweden, wo du dann 80% der Leute hast, die kündigen wollen. Also in der Polizei, was für die Sicherheit von dem Staat nicht unbedingt förderlich ist. Aber gibt es nicht schon längere Zeit Unruhen bei der Polizei, wo du sich dann nicht vor kurzem auch erst über so eine Resolution ausgekotzt, die bei der Ausübung der Pflicht Stöcker zwischen die Beine wirft, ja? Weil sie dann plötzlich nicht mehr jeden, der etwas verdächtiger ist, kontrollieren können. Also ich meine, ein Kumpel von mir, der ist Berufsfahrer im Großraum Stuttgart und er wurde seit Anfang der Flüchtlingskrise nicht mehr von der Polizei kontrolliert. Und er wurde jetzt seit dem Anschlag in Berlin, wurde er jeden Tag zweimal kontrolliert. Ein bis zweimal. Ein Tag wurde er nicht kontrolliert. Und allein schon so eine Änderung in der Kontrolle finde ich halt schon irgendwie beunruhigend. Also, und man hat ja jetzt hier auch in Berlin, wo dann die Polizisten sagen, hey, können wir zumindest irgendwie Ausrüstung bekommen, ordentliche, so ich weiß nicht, es ist scheiße, wenn du Arbeit machst, wo du halt auch dein eigenes Leben riskierst und dann die Leute sagen, ja, wir müssen jetzt mal irgendwie Geld einsparen. Also, weißt du, wenn die Polizei nichts macht, dann heißt es, ja, Polizei mal wieder nicht da. Dann, wenn sie reagieren und wenn es zu viel war, dann heißt es, ja, Polizeistaat. Ja, Polizeistaat. Und dann, wenn alles gut läuft, heißt es, oh, da kann man was einsparen. Weißt du, das ist schon auch scheiße als Polizist. Und obendrauf musst du dich von irgendwelchen Äffchen in der Riga mit Steinen beschmeißen lassen. Oder musst damit rechnen, wenn du dem falschen Typen den Ausweis abverlangst, dass auf einmal 50 Leute um dein Auto rumstehen und das anfangen zu schütteln. Also ich würde auch nicht unbedingt Polizist in Berlin werden wollen. Also wer weiß, wie es in der Gegend um das Cottbusser Tor aussieht und so. Nee, hätte ich mich abstechen lassen dafür, dass andere Leute einfach die Realität nicht sehen. Ja. Da hätte ich einfach keinen Bock drauf. Das muss doch total frustrierend sein, wenn dein Kollege irgendwie einen Stein an den Kopf kriegt und wirst dann aber zurückgepfiffen und kannst zum Beispiel dieses besetzte Haus nicht räumen, weil es einfach politisch geduldet wird, obwohl es keine Rechtsgrundlage für ein besetztes Haus gibt. Und ich meine, in der bei den Sanitätern sieht es jetzt auch nicht unbedingt besser aus. Also wir haben ja immer mehr Fälle, wo auch auf Sanitäter einfach eingeschlagen wird und losgeht. Gab gestern einen Tweet von der Polizei Frankfurt. Was geht denn hier ab? Hört sofort auf, die Rettungskräfte mit Feuerwerk anzugreifen. Und das ist auch richtig heftig. Weißt du, okay, als Polizist, da weißt du ja auch, dass du eventuell, dass sich die Leute nicht mit Respekt behandeln, auch wenn das eigentlich bei der Polizei der Fall sein sollte, aber dann auch noch als Sanitäter sich dann auch noch anspucken oder treten lassen, zumindest ist richtig ekelhaft. Also, ja, Fahnder ermittelten wegen Sozialbetrugs gegen Berliner Attentäter. Finde ich echt gut. Also, ein Bekannten von mir, der hat eine Wohnung gemietet und der hat eine Kaution bezahlt. Und das war dann ein Betrüger, der die Wohnung einfach nur weitervermietet hat, der Sozialhilfe kassiert hat. Und mein Bekannter, der ist dann zur Polizei gegangen und meinte, ey Leute, ich habe jetzt hier den richtigen Besitzer auswendig gemacht. Gibt es einen, der vom Amt lebt und der das weitervermietet an andere Leute und der einfach Leute abzieht? Und dann sagt die Polizei, ja, da kümmern wir uns nicht drum. Und dann ist er zum Sozialamt gegangen und hat es halt dort gemeldet. Und dann habe ich die Nachricht gelesen, muss irgendwie schmunzeln. So. du hast nicht mehr genügend Raum sozusagen bei der Polizei, so Sozialbetrug, da besser hinterher zu sein. Ja, dann siehst du so hier den Attentäter, der vorher schon sozial schädigend unterwegs war und Sozialbetrug begangen hat. Und da hätte man, wenn man böse hätte sein wollen, schon sagen können, ja, wer weiß nicht aus, weil du hier Sozialbetrug machst. Und dann wäre der Anschlag eventuell, ja, unwahrscheinlicher geworden. Wahrscheinlich nicht verhindert, aber unwahrscheinlicher. Also, ja. Ja, und wenn man sich überlegt, dass das Innenministerium von 500 und etwas Gefährdern spricht, ja, möchte man sich da irgendwie gar nicht vorstellen, was da im Dunkeln alles blüht, wo keiner hinguckt, weil keiner die Zeit dazu hat. Die 500 Gefährder, also man rechnet im Schnitt so zwischen 20 und 40 Polizisten, die die jeweiligen Gefährder überwachen müssen. Die Idee ist dann, wenn du sozusagen einfach nur die Gefährderanzahl hoch genug stellen kannst, dass du sozusagen einen Flaschenkopf erreichst in den Sicherheitssystemen in einem Land. Und wenn du dann eine Anschlagswelle hast, dann kommen alle Anschläge durch. Und dann ich frage mich sowieso, wie wäre denn das gestern ausgegangen, wenn diese 1000 eingekesselten Leute da, die es angeblich in Köln gab, wenn die auf die 1500 Polizisten losgegangen wären. Das sind ja schon, also da kann es schon heftige Verluste geben, wenn das in einen Konflikt, in einem Bewaffneten im Zweifelsfall noch ausartet. Hm. Irrsinn. Weil frage ich mich gerade immer noch, ob die da wirklich koordiniert eingetroffen sind, ja, oder ob die dann einfach, ich sag mal, ausgesondert und zusammengefertigt wurden, ja, also, weil das kam mir schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, es kam mir wieder so vor, als wollten die testen, was geht, ja. Und die haben ja zum Beispiel einen Zug in Deutz angehalten, wo insgesamt irgendwie 300 Leute drin waren, die sie dann alle erkennungsdienstlich behandelt haben. Also ich denke, da sind schon Gruppen angereist. Ja, und da beißt, glaube ich, die Maus auch keinen Faden ab. Und niemand sagt uns ja auch, dass die Polizei nicht im Vorhinein Erkenntnisse aus sozialen Medien oder irgendwelchen Netzwerken hatte oder SMS. Ich denke mal, die werden ja so Intensivtäter hoffentlich auch überwachen, gerade im Hinblick auf sowas. Und wir hatten ja letztes Jahr das nicht nur in Köln, sondern auch in diversen anderen Städten, Salzburg und so und unter anderem auch Helsinki, wo es aber verhindert worden ist, weil dort halt die Polizei Verabredungen im Netz und über Mobilfunk halt abgecheckt hat und das im Vorhinein verhindert hat, also Racial Profiling, ganz böse Helsinki, ganz böse finnische Polizei. Also wurde sich da auch im Vorfeld verabredet und da waren dann Nachrichten, die Polizei auf den Plan gerufen haben, um es mal ganz harmlos auszudrücken. Ha. Und auch gestern war das ja nicht nur Berlin, nicht nur Köln, sondern aus München. Frankfurt habe ich, glaube ich, auch gehört. Irgendwo hat eine Kirche Feuer gefangen, Frankfurt war auch Stress. Also, ja, aber das war doch im Vorjahr auch schon nicht nur Köln. Das ist ja eigentlich der Witz, dass Köln ja eigentlich nur das war, wo es am stärksten war und das aber überall in Deutschland so war und auch in Schweden so war und auch in Norwegen und auch in Dänemark und auch in Belgien und auch in den Niederlanden. Halt überall dort, wo man viele Flüchtlinge aufgenommen hat, die irgendwie aus Nordafrika kommen und Syrer sind. Nordafrikaner sind zu großen Teilen keine Flüchtlinge. Also sorry, wirklich, ist gut. Marokko, Algerien, Tunesien. Ende, keine Diskussion mehr. Die Maghreb-Staaten freuen sich ja, dass sozusagen ihre Querulanten sozusagen aus dem Land raus sind. Also für die Staaten dort ist es ja super. Wenn du irgendwie mal so 10.000 Kleinkriminelle loswirst oder 20.000, das ist schon ziemlich cool für dich als Staat. So. Ja, dann solltest du aber auch deine gesamte Unterstützung, Entwicklungshilfe und Kooperation mit der EU loswerden, wenn wir eine vernünftige Regierung hätten. Die könnte zumindest mal diese Route heben und sagen, Leute, denkt mal nach, was ihr da macht. Wir haben auch noch andere Möglichkeiten. Wir lassen uns hier von irgendwelchen... Drehst du dich damit nicht im Kreise? Ich meine, wenn du denen die Entwicklungshilfe streichst, dann geht es in dem Land weiter bergab. Es gibt mehr Arbeitslose, mehr Kriminalität. Und ich sag ja, zumindest mal die Route heben. Ja? Oder du musst dir halt andere Wege für das Geld suchen, dann über NGOs und musst irgendwie Sachen unterstützen, die indirekt helfen. Ich habe keine Ahnung, aber man muss zumindest die Route mal heben. Wer sind wir denn? Wir können uns da nicht von allen auf der Nase rumtanzen lassen. Die Europäer haben sich echt jeglichen Schneid abkaufen lassen. Wir hatten ja schon diese Reaktion von Merkel auf den Terroranschlag in Berlin auch kurz letztens in dem Sonderstream. Es ist alles so weinerlich und so hei, anstatt mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ey, fuck, hört doch mal auf, uns auf der Nase rumzutanzen. Die Merkel will halt eine Mutti sein. Also, Jahresbestwert für die CDU. Ja. der Artikel davor noch, dass bis kurz vor Jahresende 921 Übergriffe auf Asyl unterdrückte. Aber das packen wir auch in die Quellen rein. Ich finde die Zahl nur interessant. Also. Interessant ist auch, dass das Foto, was über dem Artikel ist, von dem Hakenkreuz, was da an die Dings gespült wurde, dass das im Zusammenhang damit steht, dass kurz drauf ein Syrer sich dazu bekannt hat, beides verursacht zu haben, aus Frust. Finde ich gut. Fake News. Jetzt sind wir aber schnell unterwegs gerade. Ja, hier die Grafik, das ist ganz interessant. Wenn man sich anguckt, wie viele von den Asylantragstellern dann Syrer sind und wie viele keine Syrer sind. Also wir haben ja von McKinsey haben wir ja die Studie vom Bund in Auftrag gegeben und da sind sie auch zum Schluss gekommen, dass bis 2017 485.000 Leute abgeschoben werden müssen, weil die nie auch nur die Möglichkeit gehabt hätten, irgendwie Asyl zu bekommen in Deutschland. Also die sich die komplette Reise und alles hätten sparen können. Und hier sehe ich halt auch Syrien, ja, die grüne Zahl, und nicht Syrien, das ist die nicht grüne Zahl. Also der nicht grüne Balken. Und das Lustige ist, dass wir werden bis zum Ende vom Jahr 2017 werden für die Leute, die hierher gekommen sind, ohne dass sie jemals eine Bleibeperspektive hatten, genauso viel Geld zum Unterhalt ausgeben, wie die UN gebraucht hätte, um für Syrien, also für die Flüchtlingskrise in Syrien, genügend finanzielle Ausstattung zu haben, um zum Beispiel die Essensrationen 2014 nicht von 1600 auf 825 Kalorien zu reduzieren. Also die UN-Flüchtlingshilfswerk hätte kontrolliert und den Leuten vorher sagen können, ob sie nach Deutschland kommen können oder nicht, und haben aber kein Geld gehabt, um das zu machen. Und weil sie das Geld nicht hatten, haben jetzt so viele Leute hier, wie das gekostet hätte, das UNHCR komplett zu finanzieren. Also das ist also die Syrien-Mission. Und das ist halt, es ist grauenhaft. Hätte man das vorher wissen können? Ja, und das ist das, was mich bei Merkel so unglaublich stört. Es ist wie eine Kuh, die von einem Hund weggetrieben wird. Das ist Merkel. Sie reagiert irgendwie nur nach einer Weile und auch ganz träge und ganz langsam. Also in Syrien hätte man vorher lösen können, vorher drüber nachdenken können, vorher was machen können. Würden einem die Menschen wirklich irgendwie am Herzen liegen? Würde man wirklich humanitär auftreten wollen würden? Aber man reagiert einfach nur so, oh, da ist eine Krise, da machen wir jetzt irgendwas. Wir schaffen das, wir sind die Guten. Und aber im Endeffekt hat man auch humanitär nur Scheiße gemacht. Und Merkel ist doch eh eine Kanzlerin, die nur mit Reaktionen arbeitet. Ja. Also was Vorausschauendes oder was Visionäres, auch wenn sie dann zum Arzt gehen müsste, aber habe ich von der noch nicht gesehen einfach. Ja, auch einfach nur Flüchtlingshilfswerk, UNO, finanzieren. Ich finde es genial, dass wir tausende von Artikeln über Flüchtlinge haben und scheiß UN immer noch kein Geld hat. Steve Martin has shamed into deleting sexist Carrie Fisher tribute tweet that called her the most beautiful creature I had ever seen. Ja, in dem schön. Tweet, der kommt weiter unten, steht dann halt auch noch drin, dass er dann noch dazu gesagt hat, dass er aber auch super intelligent ist. Und dann schreibt er, er fand sie wunderschön und sie ist auch super klug. Und deswegen ist er dann sexist. Ich meine, ist das nicht die Story jeder Liebesgeschichte so ungefähr? Wow, ich habe sie gesehen, sie war wunderschön, dann habe ich mit ihr gesprochen und wow, sie hat auch noch was im Kopf, fantastisch. Ja. Irgendwie gut zusammengefasst eigentlich für alles. Ja, aber heutzutage ist es natürlich schon ein maskulistisches Verbrechen, sowas zu schreiben. Und der gute Mann hat das dann auch wirklich zurückgenommen. Ja. Das ist für mich immer total unverständlich, warum man da auch noch nachgibt. Also das ist ja quasi ein Schuldeingeständnis. Und das ist, naja, ich würde nicht sagen unbedingt, vielleicht hat er auch einfach gar keinen Bock, sich mit dem Backlash auseinanderzusetzen. Ja, aber der ist doch da, ob du löschst oder nicht. Eben, erst ist das doch scheißegal. Mal dann, also ich weiß nicht, wie lange so ein Backlash dann anhält. Weil er immer sagt, okay, ignoriert das für die nächsten zwei Tage und ist der Mob schon zur nächsten Sache weitergezogen. Aber da nachzugeben, ich weiß nicht, einen kleinen Finger zu reichen und dann ist die ganze Hand weg. Also da wäre ich eher vorsichtig. Ich meine, ich verstehe natürlich, worauf du hinaus willst, weil die Leute fühlen sich da noch bestätigt und machen dann dementsprechend weiter. Aber ich kann dann auch wieder diese Person verstehen, die dann sich sagt so, okay, dann mache ich halt, was die wollen und dann geht das noch eine Weile so, aber irgendwann habe ich auch wieder meine Ruhe. Ja, aber er ist, auch wenn er in den letzten Jahren nicht mehr so erfolgreich war, wie er es mal war, er war eine wirklich große Nummer in Comedy und Filmen und was kümmert es ihn, ob irgendeine bunthaarige Tante ihm irgendwie ans Bein pissen will? Ganz ehrlich, er ist Steve Martin. Er hat Filme zusammen mit Carrie, also einen Film zumindest, der Mann mit den zwei Gehirnen, mit ihr zusammen gemacht. Was soll der Blödsinn? Die alle keiner stellen sollen und sagen ewig, ich bin Steve Martin, Bitch! Ja, nee, das musst du ja gar nicht. Aber du kannst dir einfach denken, boah, fuck you. Einfach ignorieren, doch, ja. Du kennst doch Carrie gar nicht, ich kenne. Und wenn man sieht, was die Frau getwittert hat, weil viele Leute haben ja echt schöne Tweets von ihr ausgegraben, die war so trocken und so humorvoll, dass sie, ich bin sicher, sie hätte sich sehr gefreut über Steve Martins Tweet. Beste Story des ganzen Jahres. Ey, Schweden tut mir so leid. Das tut mir so leid, das Land. So schön, so nette Menschen, aber das... Ja, also, weiß nicht, wer das... Vielleicht hat das ja jemand nicht mitbekommen. In Schweden hat man jetzt eine gendergerechte Schneeräumung eingeführt. Man hat also gesagt, man muss... Bisher war das alles patriarchal. Wir haben irgendwie die Hauptstraßen und die Zufahrtsstraßen und so. Und deswegen waren aber die Wege zu den Kindergärten und den Schulen und was weiß ich immer schlecht geräumt. Deswegen muss es jetzt umgestellt werden. Und war natürlich eine gute Idee. Super Idee. Ne? Kommt keiner drauf, dass es dann irgendwie zu völligem Chaos kommen könnte in den Innenstädten. Was hat dazu Chaos geführt? Was war das Problem? Naja, wenn du halt Sachen bevorzugst, werden andere Sachen nicht geräumt. Ja? Und überleg mal, wie viele Frauen zum Kindergarten müssen, morgens irgendwie mit ihrem zu Fuß am besten noch. Ja? Ja. Und wie viele Männer zur Arbeit fahren, oder wie? Und wie viele andere Menschen. Das ganze Transportwesen und der ganze Verkehr. Oder dann sind halt Gehwege, und das ist nämlich hier jetzt in dem Artikel auch das Thema, Gehwege nicht gestreut worden und darauf haben sich ein Haufen alte Leute vor allem schwer verletzt. Und einige von diesen alten Leuten werden das Krankenhaus dann wohl auch nicht mehr gehend verlassen. Und da sind wohl auch Frauen drunter, was natürlich irgendwie die ganze Idee, ja. Oh Mann, was eine Story, ey. Aber das hat sich schon irgend so ein schwedischer Politiker hingestellt und gesagt, ah, das sind Kinderkrankheiten und das merzen wir dann jetzt aus, aber wir bleiben jetzt erstmal dabei oder so. Die Schuld wurde natürlich sofort darauf abgeschoben, wo gesagt wurde, ja. Auf die Männer, die es nicht gemacht haben. Genau, der Plan wurde nicht richtig ausgeführt. Der Plan selbst wäre super gewesen, aber die Ausführung wäre schlecht gewesen, deswegen. Das ist schön, ja. Es soll aber ausgeweitet werden auf andere Städte in Schweden. Es hat nicht funktioniert, aber wir meinen Erfolg es mal aus. Wiederholen. Sehr schön. Also, geil. Ich frage mich wirklich, ist das, kriegen wir da noch Nachrichten oder ist es vielleicht so wie damals bei Wetten, dass mit dem Typen, der die Buntstifte schmecken konnte, dass manche Politiker in Wirklichkeit so kleine Sonneborns sind. Und irgendwann outet sich so ein Schwede, ich habe mir die Scheiße ausgedacht. Und alle sind drauf eingegangen, seht ihr mal, wie blöd Politiker sind. Oh. Nee, das ist aber komm, traurig, sehr traurig. Schweden ist aber auch so ein Land zum Fremdschämen. Also ich habe die Tage, habe ich ein Panel gesehen von einem Ex-CIA-Leiter von der CIA, von einer Außenministerin von Schweden, von noch jemand von Ungarn, und da sind sie halt drauf eingegangen, dass halt Schweden auch eine feministische Außenpolitik hat. Und dann wird sie halt auf dem Panel gefragt, und wie äußert sich denn eine feministische Außenpolitik? Und dann sagt sie, zum Beispiel, dass ich hier als Frau sitze. Und jeder in dem Panel guckt sie dann an und guckt so, okay, geil. Und jetzt? So, also jeder hat so, schon respektvoll, aber du hast echt gemerkt, so, dass die Leute so, hä? Ist eine feministische Außenpolitik denn vielleicht irgendwie, man tut eine Sanktion gegen Pakistan verhängen, weil sie mit der Kinderehe gesetzen, weil sie da nicht vorankommen? Oder wir setzen uns für Frauen in Somalia ein und wir tun dort, anstatt neue Helikopter zu kaufen, erste Hilfe bei Zwangsbeschneidung in Somalia machen oder so. Nein, Außenpolitik wird feministisch, sobald sie von einer Frau betrieben wird. Ja, und dann sitzt dann da und freut sich so und sagt sie, ja, weil ich eine Frau bin. Und dann denke ich mir so, Alter, geh das weg. Das ist keine Qualifikation. Ja, und es gibt auch einen Haufen gute Frauen in Geopolitik, die wirklich sehr viel Ahnung haben, aber in dem Moment dachte ich mir einfach so, du bist die Personifikation von einer Quotenfrau. Also die schwedische Außenpolitikministerin. Alter Schwede. Feministische Psychotherapie. Macht dieses große I bei Therapeutin jetzt überhaupt Sinn bei dem Satzbau? Also hätte man doch einfach Therapeutin ganz normal schreiben können, oder? Hätte man bei eine und eine hätte man dann auch noch einen Strich einbauen müssen oder so? Also irgendwie im Titel, der wirkt sehr merkwürdig grammatikalisch. Also ich finde, da fehlt ein Sternchen. Also ich als transfeministische Psychotherapiefrau fühle mich jetzt hier ausgeschlossen. Also, ja, aber konnten wir nicht schon nach dem kleinen oben drüber stehenden feministische Therapie davon ausgehen, dass alles darunter ziemlicher Blödsinn ist? Eigentlich schon. Also ich habe mir den Artikel auch nicht durchgelesen, aber ich dachte mir, wenn du die Überschrift feministische Psychotherapie, nicht mehr so, ja, und als nächstes haben wir feministische Chirurgie oder was? Also was soll der Bullshit? Also, was, obwohl, da könnte man ja wieder argumentieren, dass es durchaus bei biologischen Unterschieden im Gehirnaufbau oder so durchaus sinnvoll ist, dass es verschiedene Therapierichtungen gibt für Männer und Frauen. Ja, aber um mit Frauenhass klarkommen. Ja. Vor allem muss das dafür, glaube ich, nicht feministisch sein. Ja. Also das ist und auch gleich der Satz da, und ich bin Psychotherapeutin, aber ich bin nicht deine persönliche Psychotherapeutin. Und so Feminismus pur, ey. Ja, da möchte man doch auch gerne hingehen und so eine Person dann über persönliche Sachen reden. Es geht um die individuelle Beziehung, die sich mit jeder Klientin entwickelt. Und vor allem muss man da wahrscheinlich aufpassen im Gespräch, dass man als Patient nichts sagt, was die Therapeutin triggern könnte. Es geht schon eher darum, dass die Leute sich lieber einen Therapeuten suchen sollen und nicht diese Kolumne lesen und das als, okay, ist eine Triggerwarnung praktisch. Okay. Einige Zeichen als Männer. Hat das Susie Grime geschrieben? Als ob es nicht genug wäre, fast pausenlos sexueller Belästigung ausgesetzt zu sein. Ja klar, wenn alles für dich wie ein Nagel aussieht, dann wirst du irgendwann Schmerzen im Hammerkopf haben. Das ist so. Oh Gott. Es betrübt mich zu hören, dass du zusätzlich zu deinen eigenen Erfahrungen der allgegenwärtigen Unterdrückung von Frauen, von Menschen, die dir nahestehen, zum Schweigen gebracht und dafür angegriffen wurdest. Ich würde mir wünschen, dass sie anstelle dir die Schuld zu geben, einmal versuchen würden zu verstehen, was dich wütend macht und was ihr Anteil daran ist. Ja, ist alles schön und gut, aber der Anteil, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist die Empfindlichkeit des Messgeräts. Wenn das Messgerät von der Person nur groß genug ist, dann kann die alles für Sexismus halten oder für patriarchale Unterdrückung. Everything is sexist. Everything is racist. Das ist lächerlich. Das ist jetzt aber Mansplaining. Also, oh, Entschuldigung. Überprüfe mal deine Privilegien. Viele Menschen, die irgendeine Form von Schmerz empfinden, machen deine Erfahrung, dass sich Menschen in ihrer Nähe unangenehm fühlen und dass die Schuld am Ende der Person zugewiesen wird, die leidet und in Wahrheit und die Wahrheit darüber ausspricht. Aber die Sache ist noch schwieriger, wenn dein Schmerz und die von dir ausgesprochene Wahrheit bedeuten, dass du ein unterdrückendes System öffentlich anprangerst, von dem diese Menschen selbst ein Teil sind und wovon sie wahrscheinlich nichts wissen wollen. Natürlich. Das ich möchte von dem System, was mich unterdrückt, natürlich nichts wissen, weil ich das voll gut finde. Also das ist halt echt schon so in die Richtung Priesterschaft. Also mich erinnern die Worte so an Theologie, einfach so an Kirche, was ein Pfarrer sagen würde. Ja. Oder eine Pfarrerin. Die Sache ist aber noch schwieriger, wenn dein Glauben und die von dir ausgesprochene Wahrheit bedeuten, dass du ein gottloses System öffentlich anprangerst, von dem diese Menschen selbst ein Teil sind. Ist 1:1 Religion? Ja. Übersetzt sie dort benutzt mit violated in den eckigen Klammern? Oder was soll das bedeuten? Violated. Ich glaube, das ist gedemütigt und benutzt. Hm? Ach so, das ist dann zusammenfassend. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Es scheint nicht fair, dass wir als diejenigen, die das Leid ertragen müssen, auch diejenigen sein sollen, die verantwortlich dafür sind, diese Verhältnisse zu ändern. Ach. Welches Leid, eine Frau zu sein oder was? Ist das ein Leid? Wie da die eigene Verantwortung, die eigene Agency abgegeben wird. Und ach, das ist ein Therapeut. Also, keine Ahnung, da darf man keine Gedanken reinstecken, glaube ich. Es ist einfach nur lächerlich. Da unten ist ein guter Satz. Bildung ist der einzige gewaltfreie Weg zur Veränderung. Ja. Würde ich unterschreiben. Das stimmt. Aber ist auch nicht von Autor, sondern von Carol Gilligan. Oder von der Autorin. Entschuldigung, habe ich da am Ende den Therapeut-Innensternchen misgendert. Ja, das ist halt schon so richtig New Age-mäßig, Alter. Also ich. Das ist im Endeffekt nichts anderes als die Ratgeberkolumne der Gala mit ein paar feministischen Buzzwords. Ende. Ja, das stimmt. Niveau keins. Also niedrigstes. Ich guck mal, ich schick das mal meinem Psychotherapeutenfreund, der ja leider nicht kommen will, um hier mal Dacheles zu reden. Aber ich schick dem das mal und frag ihn mal, was er dazu sagt, zu diesen Sachen. Weil, also, ich kann, das zum Beispiel könnte hier ja auch der Verdacht sein bei der ersten Frage, dass es sich um eine Art von Narzissmus handelt, ne? Wenn man ständig das Gefühl hat, irgendwie. Und was hier der Therapeut, in Anführungsstrichen die Therapeutin macht, ist denjenigen im Narzissmus zu bestärken und zu sagen, klar, das sind alles die anderen. Das sind alles die anderen und das böse System. Ja. Also das ist wie in einer Psychiater, der zu dir dann sagt, ja, das Radio sendet dir versteckte Botschaften. Ja. Das sind wirklich Spinnen, die unter deiner Haut herumkriechen. Ja. Oh, als Emperor! Ich lasse die Truppen aufmarschieren für sie. Aha. Das okay. Thema kommt doch bestimmt von Caps Lock, oder? Ja, genau. Das gefunden, ja. Also es gab am Heiligabend das Kellerduell zwischen den San Francisco 49ers, die dieses Jahr erst ein Spiel gewonnen hatten, und den St. Louis Rams. Das ist mein Lieblingsteam. Die hatten erst 4 Spiele gewonnen. Und also jetzt sind sie nicht mehr die St. Louis Rams, sondern sind die LA Rams seit diesem Jahr. Und ja, die Süddeutsche meint hier irgendwie über Politik reden zu müssen. Also irgendwer von der Süddeutschen war wohl bei diesem Spiel und das Stadion war leer, ja, nicht zu glauben bei einem Kellerduell, wo es um nichts geht. Und das ist halt der Quarterback von den 49ers, der ja auch bei der South Park schon veräppelt wurde wegen seiner komischen Black Lives Matter Scheiße, mit der er diese Saison halt angefangen hat. Also zu mit dem Kniefall oder wie? Ja, genau, ja. Warte, da muss ich kurz einhaken. Mit dem Black Lives Matter, das siehst, dass Gehirnerschütterungen im Sport doch eine ernsthafte Erkrankung sind. Ja, das war's schon. Ja, so oder so, aber auf jeden Fall, ja. Also, es geht hier halt irgendwie um Politik und dass sie den ja nicht mögen, den Typen, weil er so ein politischer Mensch ist. Aber es bringt halt auch irgendwie nichts, diese komische Protesterei. Und ja, die Leute in Amerika, für die ist das halt eher ein Witz, wie man ja auch in der Folge halt gemerkt hat. Und ja, also vieles von dem, was die hier schreiben in diesem kleinen Beitrag, ist halt große Grütze. Zum Beispiel kommen die hier plötzlich mit dieser, also es gibt beim Football, es gibt halt so eine Frauenliga, aber das ist die sogenannte Lingerie Football League. Also die spielen da irgendwie in Unterwäsche. Und das ist halt auch, ja, da geht es nicht um Football. Und die drehen das hier so hin, als wäre das hier jetzt irgendwie so Empowerment für die Frauen oder so. Okay. Ja, so ein Pathos hier, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Bla, bla, bla. Ich gehe wegen dem Sport ins Stadion. Ja, das behaupten alle verheirateten Männer, die da hingehen. Ich meine, also, bitte. Die einen gehen halt zum Bier trinken hin und die bei dieser komischen Unterwäscheliga halt für was anderes. Ja. Das ist... Ja, also auf jeden Fall, die 49ers haben auch gewonnen, noch das Spiel ausgerechnet. Haben jetzt also 2 Spiele gewonnen dieses Jahr. Ich denke, da wird es auch noch bleiben. Ja, aber das ist auch lustig, dass jetzt sich anhand so von so einem Ding dann auf einmal hier sogar 2 Artikel tummeln. Oder sind, ja, sind das 2 Seiten? Ah, okay. Aber dass überhaupt über die Sportart berichtet wird. Ist ja, naja, in Deutschland eher unüblich. Naja, doch schon. Also seitdem sich da auch hin und wieder mal ein paar Deutsche hin verirrt haben, haben sie schon darüber hin und wieder geschrieben. Und je nachdem, also ProSieben versucht das ja gerade so ein bisschen zu pushen. Und bei denen, hier bei RAN, kannst du schon so einiges darüber lesen. Oder im Videotext gab es auch schon immer irgendwie was, was es da auch mein Vater immer nachliest. Videotext. Ja, warte, Videotext. Ich erinnere mich. Du musstest auf die rote Taste drücken, noch, ja, oder so. Das gibt's noch, ja. Ja, ich meine, wenn du da wirklich Interesse dran hast, ich meine, es ist auch so, ja, jeder, heute ist es irgendwie verfolgt, seit ein paar Jahren kotzt sich auch nur aus über diese deutschen Kram davon. Also diese kommentierten Spiele auf Deutsch konntest du schon immer in der Pfeife rauchen. Also jeder, der sich das irgendwie anguckt, in Deutschland guckt sich das auf Englisch an. Schon alleine, weil mit diesem Abo halt, wo du dir Streaming anschauen kannst, da gibt es seit diesem Jahr auch noch einen deutschen Anbieter von. Die Jahre davor konntest du das halt nur direkt von der NFL kriegen. Und das ist halt auch einfach der amerikanische Feed halt. Und was anderes wollen die Leute halt auch nicht haben, weil das ist halt der beste Kommentar, den man da kriegen kann. Und wo die Leute da auch über den Sport halt reden und davon Ahnung haben und nicht über allen möglichen anderen Kram. Aber hier sieht man halt mal wieder wahrscheinlich irgendwer da Auslandskorrespondent, so, ja, was ist hier gesellschaftlich relevant in Amerika, hier irgendwie Heiligabend Footballspiel, ja. Aber komplett sportlerisch wertloses Footballspiel, wo man ja aber jetzt irgendwie drüber sinnieren kann, ob sich da irgendwie eine Bewegung irgendwie da jetzt kundtut oder so. Weil die ja hier auch ansprechen, halt die Kopfverletzungen, weswegen die da halt viel gemacht haben, Football, aber ja, das ist halt so, die haben gemerkt, das ist irgendwie nicht gut mit den Kopfverletzungen und haben halt Regeländerungen gemacht, dass die Spieler jetzt direkt, soweit es nur einen Verdacht gibt, dass einer eine Gehirnerschütterung hat, muss halt sofort aus dem Spiel genommen werden, damit er gleich irgendwie gegen vorgegangen halt. Und ja, sonst wird er nachher noch Black Lives Matter Aktivist. Ja, ist auch schon seit ein paar Jahren so. Aber was mich viel mehr geärgert hat beim Football war, da haben wir auch damals noch bei den GamerGate-Streams mit Arkham, der ja auch da ein bisschen Ahnung von hatte, und man häufiger drüber geredet. Ja. Es gab halt auch so ein paar Fälle, wo irgendwelche von den Spielern irgendwas mit häuslicher Gewalt da irgendwie war. Und das war auch eigentlich immer so, dass die da provoziert worden sind und so, auch auf den Videos ganz klar zu sehen, die davon irgendwie geleakt sind. Der eine, der da von den Ravens, der sogar eine lebenslange Sperre dafür gekriegt hat, dass er seine Freundin da eine geklatscht hat im Fahrstuhl. Aber auch nachdem die erst minutenlang irgendwie an ihm rumgefrickelt hat. Und ja, und dann gab es halt so diese richtig ätzenden Werbespots dann irgendwie beim Super Bowl mit It's on Us und diesen ganzen Kampagnen davon wegen so, ja, alle Männer stehen in der Pflicht und müssen irgendwie ihre Frauen beschützen und so weiter und so fort. In den USA ist es doch auch so, dass sie doch mehrfach so eine Lügenkampagne gemacht haben und einfach behauptet haben, dass wir im Super Bowl irgendwie die häusliche Gewalt um eine Million Punkte hochgehen und man halt da festgestellt hat, dass das halt dummes Geschwätz ist und man dann auch halt, du weißt, landesweit Kampagne macht, so nach dem Motto so, oh mein Gott, alle Frauen sterben morgen, weil es Super Bowl ist. Müssen an Jesus beten, damit sie wieder auferstehen. Ja. Halt diese Hysterie-Feminismus, der dann Sachen halt komplett erfindet. Nicht nur irgendwie sozusagen aufbläht, sondern wirklich so komplett erfundene Scheiße. Also. Ja, es war 2-3 Jahre lang, war das halt irgendwie das Ding, wo die abseits davon alle drüber geredet haben. Hm. Kommen wir nur zur grünen Jugend. Oh je. Oh, bitte, ja. Waren die da bei einer Kindertagesstätte? Sexvorwürfe. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, hat meine Schadenfreude in neue Sphären hochkatapultiert. Also, hier haben die irgendwie bei der letzten Versammlung irgendwie, haben da zwei irgendwie was miteinander gehabt und danach hat die Frau entschieden, dass das jetzt Vergewaltigung war. Und das. Ja, das passiert, wenn man den geilen Bock zum Gärtner macht. Das Lustige ist, dass der Typ selber für diese Ja heißt Ja, Nein heißt Nein Nummer da irgendwie, da haben sie sich kennengelernt hier bei dem Seminar. Das Seminar war jetzt Ja heißt Ja, ist ja, Nein heißt Nein. Oh mein Gott. Was Nein heißt denn jetzt in diesem Fall auch wirklich? Nein, ich habe sie nicht vergewaltigt oder nein, ich wollte es nicht. Wird nichts über seinen Alkoholbetrunkenheitszustand gesagt, weil ich war ja auch zu betrunken. Aber das geht ja nicht. Ne? Ja. Hier steht Aussage gegen Aussage. Also der männliche Teil dieser Veranstaltung sagt, die waren nicht sturzbetrunken. Aha. Ja. Auch wieder die Frage, wie soll sowas jemals geklärt werden? Ja. Die waren nicht sturzbetrunken. Sie hat ihn mit nach Hause genommen zu sich. Hat ihm einen geblasen und sind sie schlafen gegangen. Und dann am nächsten Morgen hat er mit den Eltern gefrühstückt. Und dann ist sie auf die Idee gekommen. Sie hat ihm eine SMS geschrieben und hat geschrieben irgendwie, ja, das hätte nicht passieren dürfen. Also Regret. Ja? Mm. Ah. Ich meine, hat vielleicht. Haben die meisten schon mal erlebt, die irgendwie ein Geschlechtsleben haben, dass man morgens feststellt, oh scheiße, das war wohl gestern ein bisschen eine Fehleinschätzung. Ja, dann schreibt man einfach eine falsche Handynummer an den Spiegel und fährt mit dem nächsten Taxi nach Hause. Also. Ja, oder wie auch immer, aber halt das dann, dass auf der, in der politischen Bühne das jetzt irgendwie immer mehr zur Waffe wird, das. Eigentlich gönne ich es den Politikern, weil dann kriegen die irgendwann, also zumindest die Mädels von der grünen Jugend kriegen wahrscheinlich keinen Kerl mehr, weil die haben alle Angst. Ja. Das ist halt aber auch, ich meine, guck mal, weißt du, wie da muss die doch eigentlich auch wiederum erwarten, dass ihr alle Glaubwürdigkeit abgesprochen wird. Ja? Das schädigt dann auch diese, diese Kampagne von denen. Ich meine, von der halte ich sowieso nichts, aber das ist einfach eine absolute dämliche Entscheidung von ihm gewesen. Ja. Ja, aber du weißt doch, es gibt immer wieder so Entscheidungen. Anne Wizorek hat sich auch nie für die Oktoberfestgeschichte gerechtfertigt oder so. Das ja, natürlich. Ist, ich weiß, ich glaube, das wird da einfach ohne, ich glaube, die denken gar nicht so strategisch. Die denken Hauptsache irgendwie von heute auf morgen meinen Vorteil haben. Ja. Erst denken sie mit der Vagina oder dem Penis und dann, was ist denn der Ideologie dienlich? Ja, nur also, anstatt was. Interessant, so weißt du, nimmst jemand mit zu dir mit nach Hause und dann kommt es zur Intimität und dann denkst du dir einen Tag später, boah. Das war doch ziemliche blutige Vergewaltigung. Also, da habe ich mich jetzt umentschieden. Also, wenn du länger drüber nachdenken musst, dann ist dir vielleicht auch gar nicht wirklich was Schlimmes passiert. Weil bei mir, in meinem Leben ist es so immer, wenn mir was Schlimmes passiert ist, habe ich das auch relativ schnell verstanden, dass das nicht so gut ist. Also, man musste mir später nicht erklären, dass ich ein Opfer bin. Also, an dieser Stelle fehlt mir der Doktor wieder ein bisschen. Der hätte jetzt ein bisschen das Ganze noch in schärfere Worte verpackt. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, immer als so beispielhaft daran zu erkennen, wie solche Bestrebungen immer dazu führen, dass sich die Leute quasi selbst auffressen und die ganze Bewegung frisst sich selbst auf. Also man schießt da ja quasi gegen Verhaltensweisen, die man offenbar selber nicht abstellen kann oder wo man sich selber zum Abschluss freigibt mit sowas. Und das ist einfach wirklich Realsatire im Prinzip. Wenn es nicht so traurig wäre, dann müsste man wirklich lange drüber lachen. Aber es ist, ja, ich hoffe, dass es irgendwie zum Umdenken führt bei einigen Personen in diesen Kreisen, die solche Bestrebungen nach vorne treiben. Aber ich bezweifle es doch sehr stark. Ja, ich denke auch mal, die werden sich denken, so das System funktioniert. Der ist zurückgetreten, der böse Vergewaltiger von seinen Ämtern im Landesvorstand. Ja, ja. Alles prima. Wunderbar. Na gut, er hat wenigstens Strafanzeige gestellt, also. Warten wir mal ab. Ja, stimmt. Den hatte ich ja, glaube ich, sogar auch auf Twitter geteilt. Ich fand den insgesamt eigentlich ziemlich interessant. Vor allem die Zusammenfassung am Ende, wo nochmal dieses Problem der Bigotry of Low Expectations im Prinzip zusammengefasst wird. Dass man eben Flüchtlingen, Migranten, wie auch immer, nicht die Fähigkeit absprechen sollte, dass sie für ihre Taten, Handlungen selbstverantwortlich sind. Ich kann auch Verständnis dafür haben, dass wenn du jetzt aus einem Bürgerkriegsgebiet kommst, auch verstört bist und dir dort auch keine guten Sachen geschehen sind wahrscheinlich. Du hattest jetzt nicht so die beste Zeit. Das Ding ist aber, weil du ein schweres Leben hast, macht eine Untat, die du vollbringst, das macht es nicht wett. Ganz genau. Das funktioniert ja, so echt. Nicht. Also wirklich, Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist, rechtfertigt nicht Ungerechtigkeit, die du anderen antust. Ich dachte, für meine Laktoseintoleranz dürfte ich irgendwann einen umlegen. Ja, das finde ich ja jetzt nicht so gut. Also es beschreibt dir vor allem dann auch eben dieses grundlegende Problem von der Linken, in Anführungszeichen, dass eben diese Argumente, die eben genau diese Bigotry of Low Expectations letztendlich verkörpern, übernommen werden und unkritisch einfach übernommen werden. Und die Autorin spricht sich halt vor allem dagegen aus, dass das eigentlich nicht das ist, wofür linke Politik stehen sollte. Du hast ja jetzt schon dieses, das jetzt schon öfters erwähnt, kannst du es vielleicht nochmal für die Zuschauer kurz erklären, was das ist? Diese Bigotry of Low Expectations? Bigotry of Low Expectations, genau. Ja, also im Prinzip geht es da so ein bisschen, also wie fange ich am besten das zu erklären? Also es gibt ja in den progressiven politischen Bereichen diese Vorstellung davon, dass es verschiedene Privilegien zum Beispiel gibt, dass eben, weil es heterosexuelle Männer sehr viele Privilegien haben und da ja eben zum Beispiel voll verantwortlich sind für das, was sie tun und dann entsprechend auch volle Verantwortung tragen für alles und auch entsprechend Rücksicht nehmen müssen für alle, die weniger privilegiert sind. Und das besagt im Prinzip, dass ich eine andere Menschengruppe, andere Menschen aus einem anderen Kulturkreis, die halt weniger Privilegien zum Beispiel haben, dass ich da als weißer heterosexueller Mann zum Beispiel, diese nicht kritisieren sollte. Das heißt, ich erwarte von ihnen im Prinzip viel weniger, als ich von einem gleichwertigen Menschen, Anführungszeichen, erwarten würde. Und das wirkt halt oberflächlich gesehen natürlich sehr, nett, ja. Also man möchte quasi, es ist quasi gut gemeint so ungefähr, aber im Endeffekt bringt man damit nur einen Rassismus oder eine Abwertung letztendlich zum Vorschein. Und man davon ausgeht, dass die andere Person im Prinzip weniger wert ist, dass sie nicht in der Lage ist, selbst Entscheidungen zu treffen. Und ich muss das quasi für sie übernehmen, ich muss für sie einstehen, ich muss letztendlich das Verantwortung... Kann man quasi sagen, solange man halt eben Menschen nach den Privilegien einteilt, wird es immer welche geben, die dann quasi weniger privilegiert gesehen werden. Das muss nicht unbedingt stimmen und das ist diese Bigotry. Genau, ganz genau. Also einmal, dass überhaupt diese Einteilung stattfindet und dass man dann eine Wertung letztendlich feststellt oder einführt und man dann davon ausgeht, sagt, okay, diese Gruppe an Menschen, die privilegiert ist, die trägt volle Verantwortung für das, was sie tut und die andere Gruppe, weil sie weniger privilegiert ist, eben nicht. Und das ist natürlich schon erstmal eine Wertung überhaupt, dass Menschen natürlich viel Wert haben. Und darin besteht halt schon überhaupt dieser Rassismus zum Beispiel, den man da einbringt. Und das wird eben sehr, sehr oft auch in linken Kreisen als Argument eben angeführt, weil es oberflächlich gut klingt. Ne, man möchte einstehen, man möchte Leuten helfen, aber eigentlich bringt man damit nur zum Vorschein, dass man diese Person letztendlich weniger wertschätzt, dass sie weniger Verantwortung tragen, dass sie weniger Entscheidungsfreiheit haben als eben die Person, die jetzt diese Sachen äußert. Also da ist halt irgendwie letztendlich ein Fehlschluss und auch einfach, wie gesagt, unbewusster Rassismus oder unbewusste Unterscheidung zwischen Menschengruppen. Das ist ja wieder interessant, ne? Ich meine, wir hatten ja damals, ich muss jetzt schon wieder einen Schwank von damals erzählen, ja, aber wir hatten damals bei Gamergate Not Your Shield. Dir sagt's wahrscheinlich was, ne? So ein Hashtag. Ja, das kenne ich. Die Leute haben immer gesagt, Gamergate, das wären alles hetero weiße Männer, die die hassen Frauen und so. Und Not Your Shield ist dann entstanden als Hashtag, um zu zeigen, nein, hier sind Frauen. Homosexuelle, alle Leute aller Couleur, die sich nicht als Schild benutzen lassen wollen, als Argumentationsgrundlage dafür dienen wollen, dass man halt eben Gamergate so mit dem breiten Pinsel anstreicht und diese Bigotry auf, ich vergesse es immer wieder, Bigotry auf low expectations. Auf low expectations ist ja dann quasi genau auch wiederum das, ja, dass man sich dazu animiert fühlt, für diese Leute zu sprechen. Sogar wenn sie dann noch sagen, hey, Moment mal, also ich gehöre zu den Leuten, über die du sprichst und sehe das ganz anders. Genau. Man schreibt quasi den anderen, diesen Personen vor, dass sie nicht selbst entscheiden können, dass man selbst besser weiß als die andere Person, was sie denn eigentlich wirklich möchte. Das Gleiche ist in der Vorwurf, der gegenüber Frauen gerichtet wird, dann, die sagen, ja, es gibt doch gar kein Patriarchat. Die dann eben sagen, ja gut, du bist jetzt irgendwie Gehirn gewaschen und du bist einfach Teil des Systems und du... Internalized Misogyny. Ja, genau, sowas in der Art, richtig. Und als konkretes Beispiel ist am Ende vom Text ja auch nochmal verklausuliert, sind ja Leute wie Kübra Gümüşay und wie heißt sie, Sacha Baron Cohen, mir fällt der Name nicht ein. Ja. It's a nice. Aber das Ding ist halt, Moment mal, jetzt habt ihr mich gerade. Ja, genau, dass da auch genau diese Bigotry ist, nämlich dass diese Mädels mit Kopftuch und Islam, Hörigkeit fast, ja, also, dass die da sitzen und solche Sachen vorbringen dürfen und die Linke das komplett ignoriert, weil man kann halt von den Leuten mit dem Kopftuch nicht verlangen, dass sie ihre bronzezeitlichen. Genau. Nee, nicht bronzezeitlich, aber mittelalterlichen, frühmittelalterlichen Blödsinn irgendwie da lassen, wo er hingehört, nämlich in der Moschee. Ganz genau, das ist wirklich genau, was da durchscheint letztendlich. Auch wenn es den Leuten vielleicht gar nicht so direkt bewusst ist, aber die Argumentation ist genau das, was da angewendet wird. Ja. Dann ein bisschen ein Problem, was es halt ist, dass das ist ein Rassismus, der sich erstmal in Anführungszeichen in Freundlichkeiten äußert. Ich meine, wenn jetzt da jemand hinkommt und sagt, White Power und wir müssen alle, keine Ahnung, alle Nafris außer Landes schaffen, dann erkennt man relativ schnell, dass es sich da um einen Rassisten handelt. Aber wenn sich das erstmal alles lieb und nett anhört, dann ist das, finde ich, irgendwie ein bisschen gefährlicher, wie jetzt jemand, der einfach nur aktiv irgendeine Rasse als höherwertig eingestellt ansieht. Das finde ich, deswegen finde ich dieses sozusagen den verdeckten Rassismus auf der linken Seite irgendwie ziemlich angsteinflößend, weil es halt, weil die Linke immer sagt, wir sind nicht die Rassistischen, das sind nur die anderen. Also, das, ja. Es ist eben einfach verbal besser formuliert, der Rassismus letztendlich. Und, aber der, auf der grundlegenden Ebene bleibt es trotzdem noch Rassismus und es bleibt identisch mit dem zum Beispiel rechten, offensichtlichen Rassismus. Ja. Apropos höher gestellt und so. Ah, die Dunja, Alter. Ach, ist das jetzt zu diesem, eine Nachlese zu dem wir die Vorschau gesehen haben, oder was? Wir hatten doch da mal so ein Vorschau-Video geguckt. Oh. Ja, genau. Das ist das Filmprojekt Sexismus. Was möchtest du diesmal? Komm, erzähl, irgendeiner hat es doch bestimmt gelesen. Ja, also ich habe 2-3 Auszüge aus dem, und jedes Mal habe ich mir bäh. Und jedes Mal hat es sich so sehr geschüttelt zu lachen, dass du ihn weiterlesen konntest, oder? Das ist eher so. Dein Freund, es wird besser. Okay, ich weiß nicht. Rosa und hellblau und sowas. In einem der Experimente im Film widersprechen auch viele Männer sexistischen Bemerkungen. Es geht also um einen Film, in dem Experimente gemacht wurden. Soziale Experimente, nehme ich an, oder wie? Oh Gott. Ich hab's leider. Ich hab war leider das der mit Moritz Bleibtreu? Nein. Nee, das war, wir hatten noch den Trailer gesehen, das war irgendwie so ein Doku-Projekt. Ja. Also, das war das Doku-Ding, Sexismus. Aber ich tu, also ich konnte mir das nicht an. Dieser Satz am Ende. Aus menschlicher Sicht frage ich, warum die Würde und die Rechte eines Mannes im Jahre 2016 höher gestellt sind als die einer Frau. Ja, Belege einfügen. Also ganz ehrlich, was ist das für eine Aussage? Da kommt ja, also das ist ja einfach jetzt so eine Tatsachenbehauptung und ja. Inwiefern jetzt die Würde, ist sie irgendwie im Grundgesetz höher gestellt beim Mann? Kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das irgendwo verewigt ist. Also worauf bezieht sie sich da überhaupt? Hallo Leute, ich bin die Dunja und die Leute fragen mich immer, hast du mal ins Grundgesetz geguckt, du dumme Nuss? Ja, so, sorry, da steht das in den ersten irgendwie 5 Zeilen alles drin, dass das nicht stimmt. Oh. Ja, aber gut, das ist jetzt halt das Grundgesetz. Geht sie da jetzt von irgendeiner gesellschaftlichen Entwicklung aus oder keine Ahnung? Die Leute sind immer noch nicht so weit, wir müssen noch viel aufklären oder was? Ich weiß nicht, was will sie jetzt? Der Schutz der, der Schutz der Frau als Verfassungsziel. Es ist ja immer das... Ah, also eine Bevorzugung der Frau, eine gesetzlich gesicherte. Ah, alles klar. Ja, das kennen wir ja schon. Du weißt doch, das, es geht nicht darum, was uns zusteht, sondern um das, was wir haben wollen. Diese Argumente sind ja immer zweistufig. Meistens ist es ja so, es wird die Aussage getätigt, Frauen sind benachteiligt, ohne das genau zu spezifizieren. Das ist der erste Punkt. Und dann fragt man ja, inwiefern denn? Gibt es irgendwelche Gesetze zum Beispiel, die da das festlegen würden? Da kommt es immer, ja, im Gesetz ist es zwar alles gleich und alle sind auf der gleichen Stufe, aber daran wird sich ja nicht gehalten und so weiter und so fort. Und dann ist man auf der Ebene, wo man sagt, ja gut, wenn da keine Beispiele kommen, wenn da keine Nachweise für dieses Verhalten kommen, dann kann man das nicht weiter diskutieren. Der andere Punkt ist, wenn wirklich Verstöße gegen das Gleichbehandlungsgesetz vorliegen, dann kann man da auch gegen vorgehen. Dann kann man sich da den Anwalt holen und kann dann dagegen gerichtlich vorgehen. Aber das ist ja dann. Das verstehe ich auch nie, dass die Leute dann nie sagen, okay, hier wurde gegen ein Gesetz verstoßen, dann nehme ich mir einen Anwalt, ja. Ja, man bewegt sich immer auf dieser schwammigen Ebene zwischen diesem, ja, es gibt auf jeden Fall Sexismus und er ist überall und allgegenwärtig, aber so richtig festlegen können wir das nicht auf irgendeine konkrete Sache. Und auch wenn eigentlich alles dagegen spricht, dass das irgendwie im System integriert ist, ist es auf jeden Fall trotzdem im System integriert. Und ja, da hört dann die Diskussion meistens auf, weil man die Faktenebene schon lange verlassen hat. Auch oben drüber, dieses, ich kenne Frauen in Männerberufen, von der Sekretärin bis zur Akademikerin, die anfangen, sich selbst klein zu machen, die am Ende sogar so weit sind, die Schuld bei sich zu suchen. Ja, glaubt ihr, das haben Männer nicht? Oder was? Sobald du

Ich habe mal nach Hermaphrodite Jesus gegoogelt. Das ist gerade so schlecht, aber war das gerade Manuela Schwesig da unten rechts? Bestimmt. Ja, das ist so. Ah. Mit dem Atlas in der Hand. Hier ist der Atlas. Die Küstenmami. Na gut, wenn man nichts kann und nichts gelernt hat, kann man immer noch Feministin werden. Das ist der Männeranteil in Prozent, den ihr euch in diesem Atlas anschauen könnt. Ach, guck mal. Diebfalls, ja. Aber jetzt bitte nochmal, worüber wurde da jetzt explizit gesprochen? Aus der Rolle rausrollen soll. aus der Rolle rausrollen. Das ist eine Unterhaltungsveranstaltung. Mit ein bisschen Wein und Essen. Und darum geht's. Kirchenlobbyismus oder was? Was Frauen machen, wenn ihre Männer im Stadion sind. Also Kaffeekuchen, Hermaphroditen. Ja. Ja. Die diskutieren die heißen Themen, halt so ähnlich wie wir. Hm. Ja? Nur halt aus ihrem Bereich. Ach ja, klar. Und trinken dabei wahrscheinlich das ein oder andere Viertel. Und da gibt es noch ein Lied. Jesu Christi heißt es. Ungläubiger. Moment mal, das waren doch Evangelien. Die sind doch selber ungläubig. Nein, das sind Ketzer. Das ist der Unterschied. Ich finde das gut. Ketzerei? Ja, das auch. Das auch. Aber ich meine, weißt du, kirchlicher Feminismus. Ich finde es gerade interessant, wenn so Religion mit Feminismus zusammenkommt. Das ist eine Traumhochzeit, weißt du? Ja, ich gebe es gleich wahrscheinlich wieder falsch wieder, aber es gibt auch diesen Spruch oder dieses Zitat, wo jemand sagte, er könnte aus einem guten Kommunisten könnte auch einen guten Faschisten machen, ja. Und ich finde, der war's. Und Feminismus, diese extreme dritte Welle, ist ja schon sehr, sehr kultisch, sehr dogmatisch. Also von daher, warum nicht den Schulterschluss mit der Religion vollziehen? Ja, aber dann würde ich nicht als Hochzeit sehen, sondern da könnte man das vielleicht eher so sehen, dass die Kirche und diese feministische Dings die Frauen sind und der Islam praktisch eine Mehrehe mit denen eingeht. Ja. Also so wie die sich anstellen zumindest. Also die Kirche hat sich auch schon mal anders verhalten gegen Leute, die auf ihrem Territorium gewildert haben. Ja, kack. 2014 wurde das gegründet. Das Zentrum. Aber es gab ja vorher schon den Vorgänger. Das war ein Frauenbildungszentrum. Ist auch interessant, warum kann man denn einfach so ein auf ein Gender ausgerichtetes Ding umwidmen für Genderfragen? Das muss doch eine Schieflage geben. Naja, ich bin ja, also es war sowieso so, dass die ganzen Women Studies in Gender Studies umbenannt haben. Oder? Ja, eben. Also ist eigentlich Irrsinn. Falsch. Ja, und was war jetzt mit Hermaphroditen, Jesus? Ich habe ein tolles Bild gepostet. Eine künstlerische Darstellung. Ah, sexy. Jesus. Ja, kein Wunder, dass das so auf sein Vater war ein Kack. Weißt du? Keine Ahnung. Blasphemie, ihr Ungläubigen. Für jeden drei Ave Marias und, keine Ahnung, Selbstgeißelung. Bis die Knochen brechen. Ach, Selbstgeißelung ist nicht so. Fremdgeißelung tut mir weh. Ach, du meinst, wenn du gegeißelt wirst? Nee, aber das ist doch zu lasch. Wenn die selbst geißeln, machen die so halbwill, ich habe mich gegeißelt. Und dann sind nicht mal Striemen oder es läuft kein Blut. Also Geißelung ohne Leidenschaft, okay, alles klar. Nein, das hat ja keinen Wert, wenn du dich nicht vernünftig geißelst. Okay. Telegraph! Nice. Also es gibt ja diese Legende, dass wenn du 10.000 Akademiker auf 10.000 Schreibmaschinen schreiben lässt, dass dabei auch noch die dümmste These der Welt rauskommt. Genau. Ja. Das ist so ein bisschen wie Rule 34. Jeden Blödsinn, den man sich ja denken kann, hat irgendwer schon mal irgendwo als Artikel verfasst. Jetzt müsste ja, man gucken, mal ob es Hermaphrodite Porn mit Jesus gibt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, Jesus ist irgendjemandens Fetisch. Also, ich meine, guck dir mal das Sixpack an. Kannst du daran vorbeilaufen und keine homoerotischen Gedanken kriegen? Ja? Das, ja. Aber der wäre gestern zum Beispiel nicht in Köln auf die Domplatte gekommen, wahrscheinlich. Nee, der ist ja, wenn er aus dem. Naja, aber zumindest nicht so leicht von einem zu unterscheiden für deutsche Polizistenaugen wahrscheinlich. Natürlich, natürlich. Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten, weiß man doch. Ja, das ist jetzt so der Sammelthread sozusagen, weil es ist ja doch einiges heute Nacht passiert und einiges heute am Tag auch passiert, worüber man sprechen kann. Und ihr hört ja, wie wir uns alle anhören und dass wir nicht viele Tabs dazu geöffnet haben, sei uns verziehen. Aber ja, also einmal gäbe es da über Köln zu sprechen, über Istanbul sicher. Und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung, dass die FAZ hat heute halt beschlossen, beziehungsweise Jasper von Altenbockum, so der Anti-Don Alfonso der FAZ, hat beschlossen, die größeren Defizite liegen auf Seiten der Bürger, nicht auf Seiten der Politiker. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch sofort so unterschreiben, dass die Leute, die in der Verantwortung liegen, das ist nicht deren Verantwortung, sondern die Leute, die nicht damit zufrieden sind, was die Leute in der Verantwortung so machen. Das war schon immer so. Also generell, wenn ihr auch am Arbeitsplatz seid und wenn euer Vorgesetzter was falsch macht, ist es deine Schuld als Mitarbeiter. Das war schon immer so. Also das ist so ein bisschen, als würde Le Figaro am Abend vor der Revolution schreiben, irgendwie die größeren Defizite liegen auf Seiten der Bürger, nicht auf Seiten des Königs. Ja. Und dann wundern sie sich, wenn sie hinterher mit Dreck beschmissen werden, während die Bastille gestürmt wird. Kann ich nicht helfen über so viel. Also das ist nicht der Job von einem Journalisten. So ein, auch wenn das ein Kommentar oder ein Editorial irgendein Scheiß ist, ja. Das ist frech. Und ich meine, vor allem, ich meine, wir haben es. Nee, du zuerst. Nee, auch rein. Ich meinte, ja, gut, ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, vor allem haben wir schon so oft im Stream drüber gesprochen, dass halt eben so Gründe, warum zum Beispiel der Trump gewinnen konnte, warum es den Brexit gab, warum die AfD hier in Deutschland aufgestiegen ist. Ja, einer der Gründe war immer diese unglaubliche Medienarroganz. Ja. Dass die Leute sich halt eben missverstanden vorkamen, dass sie ihre Meinung nirgendwo wiedergefunden haben. Dass man ihnen mal Gehör gab, ja, wurden sie halt eben belächelt. Und das haben wir hier jetzt halt auch in einer gewissen Art und Weise, wie das halt gesagt wird, so nein, nicht die das Problem verursachen, sind das Problem, sondern halt eben die das Problem wahrnehmen, weil deren Wahrnehmung ist falsch, ja. Und das hast du halt eben in den Medien heutzutage andauernd und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die damit diesen Kurs, auf dem wir uns befinden, ja, wo dann halt eben die Konservativen immer mehr einen Einfluss gewinnen, wie wir den abwenden können, wenn die so weitermachen wie bisher. Ja, wenn die Etablierten halt nicht irgendwann versuchen, die Schere zwischen Arm und Reich wieder zu schließen, wird es halt irgendwann einfach wieder extremere Politik geben. Dann gibt es halt irgendwann Revolution und man kann dann sich aussuchen, ob es dann von links oder von rechts kommt. Aber es wird, wenn das einfach nur so weitergeht wie bisher, wird es irgendwann richtig übel knallen. Also das ist garantiert. Und wenn es dann knallt, ist es egal, ob da ein linker oder ein rechter Stiefel auf deinem Hals steht. Ne? Ja, also wortwörtlich. Weil es gibt halt keine Gesellschaft, in der eine schiefe Ungleichverteilung, also die Schere zwischen Arm und Reich, die einfach dauerhaft auseinandergegangen ist und die dann stabil war. Das gibt es halt einfach nicht. Also historisch gesehen. Also. Ja, das auch dieses, also jetzt vor allem, was mich heute sehr genervt hat, war diese Diskussion über das Racial Profiling halt. Also wie da auch wirklich als wäre es, also ich habe gestern irgendwann, als das anfing mit diesem Einkesseln, habe ich gepostet, mein Aluhut glüht so ungefähr, was ist, wenn diese ganze Aktion und dieses Nafri hier, Nafri da und dieses ganze Ding nur dazu da ist, um am nächsten Tag eine Racial Profiling-Diskussion vom Zaun brechen zu können. Und so ein bisschen bestätigt fühle ich mich da fast schon. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich glaube, dass das eine groß geplante Verschwörung war oder sowas. Aber es wird natürlich sofort von der Linken in der Art und Weise ausgenutzt. Und ich verstehe einfach nicht, was die Alternative zu solchen Sachen in Zukunft, wie die sich das vorstellen. Wie kann man denn diese ganzen Vorkommnisse, und ich meine jetzt nicht den Ladendiebstahl oder irgendwie die Schlägerei, sondern ich meine so kriminelle Clans wie die Libanesen in wo ist das, Bremen oder wo Berlin. Und so, oder Berlin, das einfach nicht wahrnehmen, das einfach ausblenden. Und ich meine, das fängt so an und am Ende steht halt ein Land, das von Warlords regiert wird. Das hatten wir auch schon mal hier. Das war so die Zeit der Raubritter, wo du halt einfach jeden plattgehauen hast, der irgendwie ein paar Kilometer von deiner Burg vorbeikam, wenn er nicht gezahlt hat. Wenn solche Zustände erstmal herrschen, dann kriegst du die ganz schlecht wieder los. Deswegen musst du sie vorher eindämmen. Und da finde ich dann Racial Profiling echt nicht das Schlimmste, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt diese, gerade die Gruppe, die da gestern aufgehalten wurde, die ist ja bekannt aus den Ballungszentren in Nordrhein-Westfalen. Ich meine, in Düsseldorf gibt es das ganze sogenannte Maghreb-Viertel. Und man darf auch nicht vergessen, es gab ja zum Beispiel auch so Sätze in den Artikeln, wo dann geschrieben wurde, bekannte Täter aus dem Vorjahr wurden gleich sofort auf die Heimreise geschickt. Also ja, waren quasi die Leute, die letztes Jahr auch schon da mitgefummelt haben und so. Ja, waren auch wieder auf dem Weg nach Köln, Frankfurt und so weiter. Ja, das ist halt, wie willst du denn dem sonst noch entgegenwirken? Ja, also bei aller Toleranz und Liebe. Ich meine, wenn die spanische Regierung sagt auf Mallorca, wir wollen jetzt den öffentlichen Alkoholkonsum unter Kontrolle bringen, weil das ist assi, wenn so viele besoffene Leute irgendwie hier rumgammeln und es dann heißt, hier irgendwelche deutschen Touristengruppen wurden am Ballermann abgewiesen, dann denke ich mir auch nicht so, oh mein Gott, Germanophobie, wie können die nur? Wie können die das nur machen? Das ist Racial Profiling. Nur weil die, keine Ahnung, mit Bierkrügen dastehen. Das macht die nur, weil Nazis sind. Ja, ich meine, meine Frau, die hat auch, wenn sie in westlichen Staaten rumreist, hat sie öfters mal an der Grenze, wird sie länger kontrolliert, weil sie nicht Chinesin ist. Und weil sie halt auch einen chinesischen Pass hat. Und sie sagt halt selber auch, natürlich ist ihr das in dem Moment jetzt nicht unbedingt so das Liebste. Aber sie sagt halt auch, ja, ich habe jetzt keine Lust, dass meine Steuergelder, die ich dann hier zahle, dann darauf verwendet werden, dass noch 5 andere Leute kontrolliert werden, damit meine Gefühle nicht verletzt sind, weil sie mich jetzt rausgezogen haben und nochmal extra kontrollieren. Darauf hat sie, sie meinen einfach, ich zahle doch Steuern. Also ich will doch nicht, dass dann nur für Gefühle, sozusagen, um Gefühle nicht zu verletzen, dann alle gleichzeitig kontrolliert werden und nicht nur sozusagen die statistisch signifikante Gruppe. Und das ist halt, ja, ich, keine Ahnung. Ja, ich wollte nochmal das Ende von dieser Dokumentation zeigen, die diese Woche jetzt hier erschienen ist, der Silvester-Schock, die Story im Ersten. Und das lief also quasi, so, dass sie da irgendwelche Ausschnitte gezeigt haben, also auch aus von den Notrufen und so, irgendwelche nachgesprochenen Interviews und lauter so ein Kram. Und das wirft halt alles so kein gutes Bild. Aber nachdem sie jetzt da, also das ist jetzt hier ganz zum Schluss, nachdem sie also 40 Minuten irgendwie erzählt haben, von wegen, ja, die Leute, und dann haben sie alle eine Anzeige gemacht oder wollten sie irgendwie und so weiter und so fort. Und da ging das dann jetzt hier weiter mit, was sich verändert hat. Und das war dann halt eben hier dieses Jahr. Im November tritt ein neues Sexualstrafrecht in Kraft. Nein soll nun auch Nein heißen. Verabschiedet nach den Ereignissen in Köln. Nachdem es bis dahin monatelang im Kanzleramt lag, ohne bearbeitet zu werden. Wer gegen den erkennbaren Willen eine sexuelle Handlung an einer anderen Person vornimmt, macht sich künftig strafbar. Der flüchtige Griff an den Po, an die Brust, ist jetzt auch sanktioniert. Sicherheit für Frauen und Mädchen, immer und überall! Köln, Ende November. Es ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Hunderte sind da, um ein Zeichen zu setzen, wie die Veranstalter sagen. So viele wie in diesem Jahr seien es noch nie gewesen. Gekommen ist auch Ahmed aus Syrien. Die Übergriffe, sagte er, hätten Flüchtlingen sehr geschadet. Wir machen gar nicht schlecht mit den Frauen. Also, weil also ich habe ja gefunden, dass die Deutschen ein schlechtes Bild über uns haben, dass wir Gewalt über die Frauen übertreiben und dass wir die Frauen schlagen, aber das tun wir nicht. Und deswegen wollte ich den Deutschen zeigen und deswegen stehe ich hier. 11 Monate nach Silvester haben viele hier den Eindruck, dass sich etwas verändert hat. Nicht unbedingt durch die Gesetzesverschärfung. Frauen müssten immer noch beweisen, dass sexuelle Belästigung wirklich stattgefunden hat. Stopp. Ich will nicht in einem Staat leben, wo du jemanden einfach nur denunzieren kannst und dir sofort geglaubt wird und die Person auch eine gewaltsanktionierte Strafe von der Gesellschaft bekommt. Der Staat hat das Gewaltmonopol. Wenn ich einfach nur jemanden denunziere und ich ohne Beweise jemanden eine Strafe aufdrücken kann, ist es eine Gesellschaft, die nicht lebenswert ist. Ja, aber auch der Staat sollte Gewalt nicht übertreiben. Von der Organisation Lobby für Mädchen sagt, viele Beratungsgruppen beobachten aber nach der Silvesternacht ein neues Selbstbewusstsein vieler Betroffener. Veränderungen im Sexualstrafrecht, das ändert noch nichts daran, wie Frauen und Mädchen unter Beweisdruck stehen, wenn sie Übergriffe erleben. Aber positiv hat sich schon verändert, dass es als Thema sehr viel breiter besprochen wird und ein großes Bedürfnis da ist, auch weiter Dinge zu verändern. Also ein guter Anschub für weitere, lange überfällige Veränderungen. Nach dem Silvesterschock. Nach einer Nacht, die Deutschland verändert hat. Man kann fast sagen, dass Silvester so eine Art Urereignis war. Alter, wenn die Dinger dann runterkommen bei ISIS, die Luftballons. Für mich bleibt es immer noch so ein Tag. Haben die keine Chance. Ja, unvergessen bleibt. Ja, ich kann es jetzt auch mal pausieren. Ja, vor allem also das nächste Mal, wenn dann wieder so eine Massenvergewaltigung stattfindet, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass nicht genug Luftballons in die Luft gestiegen worden sind. Ja. War nur 99. Ja. Das fand ich auf jeden Fall nochmal richtig ekelhaft an diesem Ding, ne? So wieder das so hinzudrehen. So erst nachdem man die ganze Zeit gesagt hat, eigentlich in diesem ganzen Ding von wegen, ja, es ist alles hier illegal und so und die Polizei war nicht da und konnte nichts machen. Dass man sich dann noch hinstellt und sagt so, ja, wir müssen auch das Gesetz ändern, um irgendwelche anderen Leute damit irgendwie zu bestrafen. Und ja, das ist auch wichtig für das Selbstvertrauen und bla bla bla. Also, da nichts mehr zu ein. Also selbst wenn du noch weiter verschärftes Recht gehabt hättest, wenn keine Polizei da ist, wer soll denn das Recht durchsetzen? Das ist doch absoluter Schwachfug. Der wird ja dann erzählt, ja, das war vorher nicht strafbar. Da würde ich jetzt jeden anhalten dazu, einfach mal bei Google einzugeben, Grabscher verurteilt, News-Suche und dann den Zeitraum vor 2010 zu wählen und zu gucken, ob es in Deutschland bereits eine Verurteilung von einem Menschen für Grabschen gab. Und dann werdet ihr auf jeden Fall was finden. Und dann denke ich mir so, okay, einem wird dann suggeriert, so, ja, wir hatten dafür gar kein Gesetz. Und aber das da 2015 einfach die Polizei nicht, also überfordert war, nicht da war, die wenige Polizei, die da war, nichts ausrichten konnte, darauf wird dann nicht eingegangen. Also die Gesetze bringen doch nichts, wenn sie nicht durchgesetzt werden. Die sind doch dann von Arsch. Das ist genauso wie Steuergesetze. Du brauchst keine Steuerverschärfung, du brauchst einfach nur Steuerfahnder. Das würde schon reichen. Du brauchst keine Steuererhöhung, stell einfach Steuerfahnder ein. Wenn es nicht durchgesetzt wird, das juckt doch nicht. Ja, es ist reiner Populismus. Einfach nur zeigen, man hat was getan. Auch wenn sich in der Beweisbarkeit nichts ändern wird. Hoffentlich. Ich meine, wenn sie noch weitergehen, dann wird es ja eher schlechter. Aber Aktuell hat das Gesetz überhaupt nichts oder hat sich da nichts geändert. Ja. Aber Heiko hat wieder ein Sternchen im Fleißheft kleben. Das scheint ihm eh das Wichtigste zu sein. Ja. Ja, ist noch irgendwie der Elefant im Raum, halt die Sache in Istanbul. Ich habe da gestern Abend irgendwann kurz nach Mitternacht oder so kamen die ersten Tweets vom International Spectator. Und das war ja am Anfang noch alles sehr wirr. Und dann kam irgendwann die Sache mit dem Nikolaus-Kostüm. Und ja, da verstehe ich jetzt auch nicht. Also, fast 40 Tote, glaube ich. Ne? Ja, 38 und 40 Verletzte, glaube ich. Vor allem, es gab eine Schießerei in einem türkischen Nachtclub und der Täter war als Nikolaus verkleidet. War nicht der Nikolaus ein Türke? Also der originale Nikolaus? Ja, also ja. Auf türkischem Gebiet, aber er war natürlich Byzantiner. Ja, was ist, wenn einer der Nachtclub-Gäste sich einen Massenmord zu Weihnachten gewöhnt? Nein, Entschuldigung. Also, nein, aber das kommt mir wie ein Trend vor. Weil seit einigen Wochen gibt es schon Berichterstattung, zum Beispiel darüber, dass halt an einer türkischen Schule, da wurde sich darüber aufgeregt, dass über, Moment, ich muss nochmal neu anfangen, und zwar an einer Schule, die von Deutschland finanziert wird, wurden deutsche Traditionen erklärt, darunter auch Weihnachten. Und dann haben sich aber die Eltern der Kinder, die zur Schule gehen, darüber aufgeregt und haben gesagt, nein, das möchten wir nicht. Und dann wurde das halt quasi, ja, wurde es zu Tabu, man konnte nicht mehr darüber sprechen, ja. Und es kommt mir halt auch wie ein Trend vor, weil es gibt wohl auch in der Türkei Bewegungen mit einem, ja, religiösen Hintergrund, die sich halt eben auch auf das Thema festbeißen, ja, die halt eben so sagen, ja, es sind keine islamischen Traditionen, es sind europäische Traditionen, wir haben noch unsere eigenen, was soll denn das? Also so ein bisschen Nationalismus weht da auch mit, ja, und ich hoffe, ich finde es nochmal irgendwo. Das können wir in die Quellenbeschreibung packen. Dann gibt es dann noch so ein Bild von einem Poster, von so einer Art, ich sag mal, Propagandaplakat, ja, wo dann halt eben auch genau draufsteht, dieses Weihnachten gehört nicht zu Islam. Und Silvester und, auch nicht. Ist halt, ja. Da ist dann so ein ich würde sagen Türke, der dann halt dem Weihnachtsmann auf die Schnauze haut auf dem Plakat. Ja. Und ich frage mich jetzt, wie ich bin ja auch so ein kleiner Aluhut-tragender Verschwörungstheoretiker, wie passt das jetzt ins Bild? War dieser Massmord eventuell sogar ein False Flag oder sowas? Ja, also es sind wenige Informationen dazu bekannt, aber ich habe schon so meine eigenen wirren Theorien und ich bin jetzt ganz gespannt auf jedes Detail, das dazu rauskommt. Ich finde, das mit dem Weihnachtsmann-Kostüm ist jedenfalls sehr kurios. Aha. Zum Spannungen erzeugen, so, damit du gegen die Christen das so vorgehen kannst. Könnte es sein, also wenn du jetzt eher dschihadistisch orientiert bist oder du bist halt wirklich ein religiöser christlicher Spinner, der da rumgeschossen hat. Kost, keine Ahnung. Jesus. Hermaphrodite Jesus. Ich meine, in der Türkei ist da wenn der Staat repressiv wird, und die Türkei ist ja extrem repressiv, hast du halt auch einfach von verschiedensten Bevölkerungsschichten eine hohe Attentatswahrscheinlichkeit. Da hatten ja auch den russischen Botschafter, der erschossen worden ist. Und dann hat der Typ mir noch Allah Akbar gebrüllt und niemand wusste, warum er ihn erschossen hat. Also. Ja, Mann, der Artikel, der ist auch noch gut. Das trifft es ganz gut. Das mit der repressiven, dem repressiven Verhalten vom türkischen Staat. Also, da wollte jemand heiraten und dann sagt die Freundin, nee, habe ich keine Lust drauf. Und dann sagt der Typ, dass sie aus einer Gülenbewegung mit dabei ist und geht zur Polizei. Und sie wird dann mitgenommen. Das meine ich mit Rechtsstaat. Du kannst dich einfach nur Leute denunzieren und so. Also, keine Ahnung, ist halt scheiße. Weil genau das kommt nämlich dabei rum. Also, das hat bestimmt nichts mit dem abgelehnten Antrag zu tun, dass sie jetzt bei der Gülenbewegung mit dabei ist. Das ist ähnlich wie mit den Hexen in Europa halt. Da hatte das ja auch nie was mit Grundbesitz, Schulden oder Ähnlichem zu tun. Ja. Unglaublich. Nun gut. Ja. Hammer jetzt soweit. Das war doch schon nicht. War doch schon nicht übel für den ersten Stream im Jahr, würde ich sagen. Ja. Wir können uns ja auch schon auf den nächsten Höhepunkt freuen. In gut 4 Wochen können wir unseren Jahrestag als Weltraumaffen feiern. Echt? Schon? Ein Jahr. 31. Wow. Januar ist der Stichtag. Wow. Ich möchte übrigens noch mal gerade anmerken, wir hatten heute 131 Zuschauer teilweise. Ja, also ich finde es immer wieder nett, dass es Leute gibt, die sich ebenfalls für diese Themen interessieren und darüber auch, wie sie hier im Stream bearbeitet werden. Und nochmal danke an alle Zuschauer auf jeden Fall. Ja, danke für ein schönes 2016, zumindest mit euch. Ja. Die Begleitumstände waren nicht so gut, aber ihr wart super. Ja. Dann war ich mal der Marsaffe und verabschiede mich für heute. Ja, ciao Leute, passt immer darauf auf, dass ihr aus der Falle rollt und genau. Ganz wichtig. Und schreibt in Kommentare, ob Mann, Frau oder Hermaphrodit. Ja, genau, richtig. Ich war der Mondaffe, lasst euch nicht racial profilen. Bis dann. Ich war der Dr. Rand. Auch ich sage vielen Dank, schöner Stream und auf ein weiteres Jahr, würde ich dann schon mal vorab sagen. Ja, wenn Fake News verboten werden, ne, dann, ja, aber bis dahin ist er noch eine Weile. Bis dahin halten wir durch. Ja, ich war heute unter Gruppenaccount als Able und ich wollte euch prophetisch vorhersagen, dass 2017 noch viel furchtbarer wird wie 2016. Wesentlich. Geil. Furchtbar. Danke. Happenings! Happenings! Ja. I have a bad feeling about this.